Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sind wir schon drauf? Weltraumaffen, Sonntagmittag, 15 Uhr. 18 Uhr. Ja, also wenn jetzt so einer behauptet, wir wären zu spät, ja. Also am heutigen Tag. Zu früh, zu spät. Das ist doch alles patriarchale Konzepte. Ja. Zeit ist ja eh auch von Gravitation und so abhängig. Und da, wo wir rumschweben, da laufen die Uhren anders. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Gravitation. Ja, wir sind wieder zu zweit. Das wird langsam irgendwie sowas wie ein Meme oder so hier. Warum, wissen wir selber nicht genau, aber so ist es nun mal. Also werden wir uns durch diesen nicht weißen Weihnachtstag, ist das eigentlich ein Weihnachtstag of Color, wenn es nicht schneit? Wahrscheinlich, ja. Im globalen Süden und so. Das kann natürlich auch, dass man das dann nach Zonen. Oh, wir werden noch mehr, höre ich gerade. Das ist ja wunderbar. Früher oder später werden wir noch mehr. Ja, was ein Jahr schon wieder, wirklich. Man hätte ja 20, nach dem ganzen Seuchenscheiß und so nicht gedacht, dass es noch irrer werden kann, aber. Wer hätte das nicht gedacht? Ich hätte das schon gedacht. Echt? Ja. Du bist Pessimist, oder was? Nee, Realist. Für dich ist das, ne? Glas halb leer. Wie wäre das, dass der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer, der Optimist sagt, das Glas ist halb voll und die Frau sagt, warum ist da kein Untersetzer drunter? Die Tage auf Twitter gelesen, fand ich recht lebensnah. Naja, ich sage, das hängt davon ab, ob man, ja, wenn das Glas voll war und man trinkt es, dann ist es halb leer und wenn es leer war und man füllt es zur Hälfte, dann ist es halb voll. Oder nicht? Ja, aber es ist ja gleichzeitig halb leer, wenn es halb voll ist, sonst wird der Gag ja nicht funktionieren. Ja. Ist das live, fragen die. Wir zeichnen so einen Unsinn auf, oder was? Ja, ist aufgezeichnet. Und wir haben auch vorhergesehen, dass sich das jemand fragt. Und deswegen genau. Ist es eingebaut. Wir haben das Shining. Vorgestern habe ich mal wieder Shining geguckt mit meinem Bruder. Für den ist das eine Weihnachtstradition. Eine etwas merkwürdige Weihnachtstradition, wie ich finde. Aber gut. Aber es ist immer noch ein guter Film, muss ich sagen. Stanley Kubrick, das hält über die Jahre. Und danach haben wir leider The Brothers Grimsby geguckt. Der Spion und sein Bruder auf Deutsch oder so, mit Sacha Baron Cohen, wo ich schon geknurrt habe, als ich nur die Hackfresse gesehen habe. Gesagt habe, was denn der Verräter, sich erst mit Borat irgendwie eine goldene Nase verdienen und hinterher sagen, sagt man nicht so offensive, man muss mit Humor ja niemandem wehtun, bla bla bla. Und das ist irgendwie, er spielt halt den Bruder von Mark Strong, die sind getrennt worden und deswegen als Kinder und der eine ist Superagent und der andere ist britischer Unterklassen-Fußballfan, der nur säuft und vögelt und was weiß ich. Und obwohl ich nichts erwartet habe, hat es mich noch weit, weit tiefer getroffen, als irgendwie ich gedacht habe. Grauenhafter Film, wirklich. Grauenhafter Film. Ich habe zweimal gelächelt während des Films. Einmal, als er gesagt hat, das ist mein Sohn Skeletor. Und das andere Mal, als irgendwer zu Mark Strong gesagt hat, du siehst aus wie der Typ aus, ich einfach unverbesserlich. Das waren die zweimal, die ich gelächelt habe. Den Rest der Zeit habe ich gedacht, ich sterbe gleich. Guckt euch den nicht an. Auch nicht, wenn euer Bruder den mitbringt. Ich habe gestern zum ersten Mal Idiocracy gesehen. Oh, dann hattest du ja Spaß auf jeden Fall. Ja. Und wie im Nachhinein, wie findest du die Vergleiche, die heutzutage angestellt werden mit dem Film? Ja. Das war einigen am Ende lustig mit der UN. Ich finde den Fernseher eigentlich am besten. Mit diesem ganz kleinen Bild, wo aus dem. Das ist eigentlich ironisch insofern, dass sie da ja in dieser dummen Welt irgendwie mit der Zeitmaschine die UN irgendwie so als das friedensstiftende Ding irgendwie darstellen. Und wenn man sich dann überlegt, was heutzutage irgendwie Phase ist, dann ja. Vielleicht ist das einfach noch ein Film aus anderen Zeiten, wo man die UN noch nicht als das erkannt hat, was man heute sieht, wenn man da genau hinguckt, nämlich von Diktatoren Scheinbar, ja. und Oligarchen unterwanderten Scheißdreck. Ja, und was ich neulich auch jetzt vergangene Woche gesehen habe zum ersten Mal, ist hier dieser von den South Park-Leuten mit den Puppen. Oh, Team Team America. America, genau, ja. Madame. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, dass sie die Cartman-Stimme da dem Kim Jong-il verpasst haben. Das hat ganz gut gepasst. Stimmt, damals war das noch Kim Jong-il, ne? Stimmt. Ja. Das Einzige, was wir uns nicht getraut haben, war einen modernen Film zu gucken. Das ist uns zu grauenhaft. Da ist wahrscheinlich der Baron Cohen noch besser als alles, was im Moment so aus Hollywood kommt. Gerade vorher eine kurze Doku über Philipp Seymour Hoffmann gesehen und gedacht, ja, das trifft einfach immer die Falschen zu früh. Die richtig guten Leute. Ja, und Ja, wie ist das? modernen Film habe ich aber auch gesehen, nämlich hier den. Da gab es ja auch so Ausschnitte von hier mit Cate Blanchett, wo sie diese Orchesterdirektorin spielt. Okay. War natürlich ein bisschen langsam und so, aber ja, war ganz gut auf jeden Fall. Also es gibt ja so, also muss man es nicht unbedingt gesehen haben, aber mir hat da schon gefallen. Es gibt ja diese eine Szene, die sie da auch immer mal vorgespielt hat, wo sie sich so bei einem beschwert, der irgendwie mit People of Color und so ein Kram irgendwie anfängt im Zusammenhang mit Musik. Und irgendwie so ein Stück spielen will von so einer besonders diversen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und später in dem Film, da schneiden sie dann da so Ausschnitte irgendwie raus und stellen sie irgendwie so schlecht dar und so. Und sie ist Okay. halt, also Cate Blanchett spielt eine lesbische Orchesterdirektorin in Berlin auch noch, also wird auch Oh viel Deutsch je. geredet und so in dem Film. Und ja, sie missbraucht im Endeffekt ihre Macht so ein bisschen, um irgendwelchen Frauen, die sie halt gut findet, Vorteile zu verschaffen. Das So wie war auf jeden Harvey Fall, Weinstein. ja, wobei es eigentlich jetzt nicht irgendwie dazu kommt, dass sie wirklich, also es ist halt so ein bisschen tragisch eigentlich. Also Okay. es kriegt eigentlich keiner so richtig in diesem Film das, was er möchte. Es ist halt so ein bisschen, ja, immer so. Also könnte auch von Coen Brothers sein, was so das, wir verfolgen irgendwie unsere Träume und alles läuft irgendwie schief angeht irgendwie. Oder wie die Might Be Giants sagen, nobody gets what he wants and it is beautiful. Ja, also wenn man so ein bisschen Musikkram irgendwie mag, was ich eigentlich bei Filmen auch immer ganz gut finde. Und wenn man sich ihn auf Englisch anguckt, wird halt trotzdem viel Deutsch gesprochen. Das ist auch immer ganz lustig. Aber man hört Cate Blanchetts Originalstimme, was immer ein Treat ist. Ja, wir sprechen ja auch ein bisschen auf Deutsch Okay. in der Originalstimme. Ja, also. Ja, geht ein bisschen lang, irgendwie 2,5 Stunden oder so, und ist auch ein bisschen langsam und so mit so viel so Szenen, wo man nur in einem Raum sitzt und spricht und so. Also, wenn man jetzt irgendwie auf Geschwindigkeit und Action braucht in so einem Film, dann ist es auf jeden Fall nichts für einen. Aber ja, ich fand den halt ganz, ganz okay. Und der ist vom letzten Jahr, glaube ich. Also, ist noch relativ neu. Der Mammon ist eingetroffen in der Zwischenzeit, habe ich gesehen. Sagt aber nichts. Oh je. Da, ich höre was Leises. Ja, Sekunde. Du bist sehr leise. Ui. Ja, ich muss mal ein Vorbild finden hier. Frohe Weihnachten. Hi. Dir auch. Ah, wenn du sowas feierst, ich weiß ja nicht, ob du Atheist bist oder. Ja, feiern. Nee, feiern tue ich auch nur Anlässe sozusagen. Und Weihnachten ist zu wiederkehrend. Obwohl, mein Geburtstag feiere ich ja auch. Ne? Ist ja auch heute der Nicht so Geburtstag von viel, nee. jemandem. Ich nehme Geschenke entgegen, so. Also. Ja, wenn ich will, kann ja mal eine E-Mail fragen. Ich kriege meine Adresse raus, kann ich Geschenke schicken. Ne? Andere Kinder kriegen ja auch dauernd Geschenke, aber ich gebe keine Ahnung, die kriegt. Warum nicht? Ne? Wollen wir uns irgendwelche Sachen aus dieser Woche angucken eigentlich heute? Ja, ich habe schon ein paar Dinge. Also Ich manche Sachen glaube ändern sich auch gar nicht. Zum Beispiel das Hyperloop ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Jetzt will man in Aachen und Parkstadt Limburg. Parkstadt Limburg. Möchte man jetzt einen Hyperloop bauen? Ja, Ein oder ein Testgelände, Testgelände. okay. Eins von denen, mehr Wie kann man ja noch nicht viele mal. Testgelände braucht man eigentlich für so einen Hyperloop, bis man raus hat, dass das ein Ich glaube, das Schwachsinnskonzept von ist? Virgin haben sie, glaube ich, jetzt erst diesen Monat verschrottet. Das in Las Vegas, das Testgelände. Na, Deutschland. Vielleicht. Sieht auf jeden Fall aus wie eine U-Bahn mit einer Röhre drumherum. Finde ich. Aber wird dann auch wieder nur so ein kurzes Stück wahrscheinlich, wo sie dann irgendwie eine Bahn hin und her fahren lassen und sich alle total freuen. Am Ende wird es abgebaut halt. Und irgendwie, wir haben wahrscheinlich Millionen an Subventionen für die Scheiße bezahlt. Aber die Zukunft, Ja, was Leute. wollen Sie denn herausfinden? Irgendwelche Strömungseffekte messen oder so? Ich meine, ist das denn, ja. Ja, man könnte Ist wieder meinen, was dass davon. dafür würde ein Testgelände reichen, ne? Das Naja, man könnte rauszufinden. meinen, dass Ja, die und NASA vor es in allem würde man es 60er auch Jahren irgendwo schon hinschreiben. festgestellt hat, dass es eine Schnapsidee ist und es nicht weiter verfolgt hat. Aber Elon hat ja gesagt, das ist die Zukunft und das ist alles ganz easy. Also, dann ist es ja wohl ganz easy. Ja, kann man nicht mal vorher ein paar theoretische Überlegungen machen und so, ein bisschen Research vielleicht sogar betreiben, dass man das mal raus, das weiß auch. Also, ich meine, Studenten müssen ja noch lernen, die sollen ja auch ein bisschen üben, ist ja okay, ne? Aber ja, kostet halt auch Geld. Man muss vorher mal überlegen, ob es sinnvoll Ja, ist, wenn aber man es ausgibt. also du setzt ja auch keine Studenten daran, die aus Blei Gold machen sollen oder irgendwie Fliegen mit Vogelfedern auf dem Gestell ermöglichen oder so. Also, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, dann forsch doch an was Sinnvollem. Weiß nicht. Entwickelt das Transrapid-Konzept weiter. Mach doch da was irgendwie. Also. Sieht so aus, als wenn die das für sinnvoll halten. Ich bin ja auch sehr in Zweifel. Ja, aber Mammon, das ist ja bei den Solar Roadways nicht anders gewesen. Es war eigentlich von vornherein klar, dass es Unsinn ist und es ist sogar bis Deutschland geschwappt, wo jemand dann diese Scheißkacheln auslegen musste, weil er gedacht hat, das ist eine Aber der gute Idee. Cybertruck ist jetzt auf dem Markt. Das einmal ist ja jetzt geleast. Der Cybertruck ist aber auch ein Konzept, das funktioniert. Es hat vier Räder, es hat einen Motor, es hat eine Scheibe vorne und man kann das Ding lenken. Ja, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich, man Funktioniert. kann sich dann über Kleinigkeiten Gedanken machen, aber es ist ein Konzept, das über Jahrzehnte lang funktioniert hat, sowas zu bauen. Und den Hyperloop bauen und Da Vinci-Flugmaschinen und aus Blei Gold machen, funktionieren halt nicht. Also funktioniert schon, jetzt kommt wieder irgendwer in den Comments und sagt, das funktioniert schon, aber ja, nicht unter den Bedingungen, die Alchemisten irgendwie normalerweise dafür haben wollen. Ja, und der Schinski sagt, das hat ja Tradition, V2 etc. pp. Wir haben das schon immer so gemacht, irgendeinen Unsinn, den alle anderen für sinnlos halten, irgendwie weiter zu verfolgen. Ja, es gab ja auch eine Zeit, da hatte das irgendwie ein bisschen mehr Sinn, solche Spinnereien zu verfolgen, weil eben noch nicht so viel erforscht war. Aber die meisten Spinnereien sind ja auserforscht. Ich auch. B-Files, was ist das denn? Disney, so. Genau, Wie hier geht's. Disney John Lasseter zerdrückt hat. Ja, das ist sozusagen das erste Installment. Hier die Damen und Herren von dieser Website FilmThread, die haben so über Jahre hinweg schon mehrere Insider zugesteckt bekommen von Disney-Angestellten und machen da jetzt so eine Serie draus, wo jetzt der erste Teil hiervon erschienen ist, wo es erstmal um den John Lasseter von Pixar war der, glaube ich, ne? Geht. Und der war ja auch so in Anführungsstrichen MeToo-Fall, wobei der eigentlich mit niemandem geschlafen hat, sondern bei dem war das, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass er Leute umarmt hat. Und das hat irgendwie nicht gefallen und deswegen musste der gehen. Rechtsmodi. Umarmen. Verdammt, wo willst du sowas? Ja. Ja, genau, also es geht jetzt hier quasi los und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so rauskommt an Insidern. Insider-Geschichten. Aber ich hatte jetzt auch noch keine Zeit, mir den ersten Teil hier durchzulesen. Aber das ist schon mal ein Hinweis. Ja, dann gab es hier von Trigonometry diese Woche so ein Video, wo sie hier den Graham Linehan interviewt hatten. Ich kannte den gar nicht, aber in England ist der wohl irgendwie eine größere Nummer, hat auch alle Na klar, möglichen. kanntest du Ich den. kannte den eigentlich nicht, ne. Glenna? Ed Glenna? Einer der übelsten Anti-Gamergate-Aktivisten von Ah, allen. okay. Der hinterher dann sein eigenes, dann haben sie ihm selber den Tür vor die, wie immer, halt walk, walk, walk, walk, walk, dann kriegt er selber den Stuhl vor die Tür gestellt und seitdem ist er halt kritisch. Ja. Ja, Nee, das war ja nämlich der hat doch, auch. hat er nicht, was hat der IT-Crowd? Ja, genau, Hat er nicht IT IT-Crowd Crowd und geschrieben? dann halt diesen Genau. Faser Ted oder wie das hieß, damit ist er irgendwie Ja. bekannt geworden. Und ja, hier kommt nämlich auch Gamergate eine Nase lang drin vor in diesem Interview und deswegen war es halt ziemlich ironisch, weil er da ja halt auch so dieses Problem hat, dass er halt ständig alle möglichen Sachen, die irgendwelche 4chans und irgendwelche Webseiten machen, halt einfach mit Gamergate assoziiert, weil es da ja irgendeinen Zusammenhang irgendwie gibt. Und ja, und das ist dann halt alles Gamergate und Gamergate und Gamergate und er war gegen Gamergate und die waren ja so misogyn und so. Also manche, er sagt ja jetzt sogar irgendwie, dass es da auch Leute gab, die irgendwie für Essex in Gaming Journalism waren, ja. Wow. Ach, nach den fast Alter. 10 Jahren hat er dann mal gemerkt, dass da auch Leute dabei waren. Ah, okay, Ja, aber das Wahnsinn. ist dann Aber wohl immer nur ein noch Teil davon. Das dämonisieren, ja andere war klar. natürlich dann trotzdem irgendwie Gamergate, ja. Also ganz hat das halt immer noch nicht raus und deswegen habe ich das hier quasi auch mitgebracht, weil das war schon sehr ironisch, fand ich. Das war egal, ob man das jetzt irgendwie merkt, dass es da irgendwie Probleme gibt mit diesem ganz progressiven Lager. Aber soweit, dass man da irgendwie geht, vielleicht habe ich mich bei der Sache ja auch irgendwie komplett geirrt, geht der gute Mann dann doch nicht. Also ja. Ja, und im Endeffekt ist es halt auch so ein J.K. Rowling-Ding, ne? Dass irgendwie die ganzen Leute, die da irgendwie groß gemacht hat, und da gehören wohl so einige dazu da in England, dass die ja jetzt auch alle ihn da nicht unterstützen und jedem irgendwie glauben, der irgendwelche Scheiße über ihn erzählt. Sein Wikipedia-Artikel ist irgendwie der letzte Müll. Halt vandalisiert komplett durch irgendwelche. Also diese Nummer, die wir halt auch von Gamergate wieder komplett kennen, ne? Irgendwelche Medien mit einer enormen Schlagseite schreiben irgendwelche Berichte. Diese Berichte kannst du in deinem Wikipedia-Artikel zitieren und schon wird Realität daraus. Ich meine, und das Tragische ist ja, dass er immer noch nicht versteht, ne? Dass er immer noch glaubt, was im Wikipedia-Gamergate-Artikel steht, obwohl er seinen eigenen sehen kann. Das ist schon ein bisschen Genau, ja. tragisch. Ja, also wirklich, es ist mit das Ja, Ironischste, was ich je Spielchen der gesehen habe, Runde. dieses Interview hier. Also, das ist echt übel. Ja, hier hat jemand, das habe ich, das, ich weiß gar nicht, von wann das wirklich ist, das Video, aber das hatte ich so noch nicht wahrgenommen. Und der Freigeist hier auf Twitter hat das gepostet als eines seiner Lieblingsvideos 2023. Und ich kann das nur unterschreiben, Frau Weißband hat eine wichtige Nachricht für uns alle. Okay, dann hören wir mal. Bestimmt staatstragend. Ja. Seid ihr noch auf Twitter, X oder Shitter, wie es richtig heißt? Ja. Oh, the left is great at memeing. Seid ihr noch auf Shitter? Und das auch noch so Ja, kann man Deadpan, bringen. ohne mit der Wimper zu zucken. Alter, die Frau ist Comedy Gold. Gott, ich kann kotzen. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall so an diese neuen Plattformen. Also was Blue Sky und hier dieses Threads-Ding auf jeden Fall bringen, ist, dass man diese ganzen NPCs, die man seit Jahren, die einen schon ewig geblockt haben, sodass man ihren Kram nicht mehr lesen muss, sondern die man schon lange ignoriert, dass die da plötzlich alle wieder irgendwie angespült werden vom Algorithmus und man sich die ganze Zeit nur denkt, das findet ihr echt irgendwie geistreich und da meint ihr jetzt irgendwie, dass es irgendwen überzeugt oder das ist jetzt irgendwie relevant oder so. Diese ganzen es ist halt genau dieses Level hier, ne? Du hast irgendwie so ein Cartoon, wo dann irgendwie so steht, ja, oh Mann, ich bin in Scheiße getreten, und im nächsten Panel siehst du dann irgendwie, das ist so ein AfD-Logo, dem an seinem Schuh dann da drauf ist. Und also, ja, das bringt's. Also, wenn das nicht irgendwie die Gesellschaft heilt, dann weiß ich auch nicht. Also. Ja, ich sehe da auch ein bisschen Reptilienaugen. Das sagst du jetzt aber wegen den Inhalten und nicht wegen ihrer Ethnie hier. Muss man auch vielleicht Ja, noch dazu genau. Ach sagen. so, ja, das muss man So. heutzutage leider So. dazu sagen. Gut. Sorry. Vietnam Aber First man kann Seite an Seite mit Cruise. Israel stehen und Marina Weißband blöde finden. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja, so. Das ist Weißbandkritik, das ist kein Antisemitismus, das ist Weißbandkritik, um mal der linken ihr Argument zurückzugeben. Das war jetzt auch nur ein visueller Eindruck. Verlasst Hm, es. Geht sowieso. weg. Nehmt eure Organisation mit. Nehmt alle Accounts mit. Wenn ihr Journalistinnen seid, zitiert nicht von dieser Plattform. Lest sie nicht. Schaut nicht drauf. Tut's. Diese Plattform macht doch gar keine eigenen Inhalte, zitiert nicht von dieser Plattform. Ja, die möchte dann, dass die Leute schreiben, nach Mel ersten Meldungen auf Threads oder ersten Meldungen auf Mastodon oder Ja, so, oder statt TikTok. erste Meldungen auf X. Ja, ich meine, Aber Wusch, der macht ja schon eigene Tweets auch und so. Er macht schon eine Meinung sozusagen. Oder er hat er veröffentlicht eine Meinung, eine eigene. Ne? So gesehen. Aber es ist ja nicht beeinflusst, es ist ja nicht der Betrieb davon beeinflusst oder die Meinung der anderen eben. Quatsch, was jeder denkt, meint. und halt, ich finde es halt auch, nehmt alles mit, macht nichts, macht keine Geschäfte, kauft nichts, upsie. Ja. Soll sei sie nicht existent. Das auch. Warum? Sie ist geworden zu einem Pool von Nazis, Verschwörungstheoretikern und Trollen. Ihre Stimmen werden dort algorithmisch gepusht. Sie sind diejenigen, die dort inzwischen den Diskurs beherrschen. Immer mehr vernünftige Leute Es ist gehen so verloren. grotesk. Es ist so Ja, das grotesk. Wir haben ist so. jahrzehntelang eine Zensur von konservativen Stimmen auf dieser Plattform gehabt. Ja. Und jetzt auf einmal, wo man die vielleicht auch ab und zu mal hört, halten das unsere lieben Stalinisten nicht mehr aus. Sie kommt mir wie eine weibliche Form von der Filmanalyse vor. Aber mit weniger geistreich, glaube ich. Und jemand schlägt vor, das W an ihrem Nachnamen mit SCH zu ersetzen, um ähnlich gute Oha. Witze zu machen wie sie. Ja, genau, auf dem gleichen Level. Ja, gleiche Niveau. Ja. Wir würden sowas Ja, nie tun. also bei Filmanalyse muss ich ja wenigstens noch sagen, den habe ich auch irgendwann mal empfohlen wegen seinem Feminismus-Video, was ja ziemlich gut eigentlich war, vor langer, langer Zeit. Wo er sich ja so ein bisschen drüber beschwert hat, über diesen oberflächlichen Feminismus und diese komische Kritik von denen. Also, das ist schon eigentlich höheres Level als sie hier. Und Marina Weißband habe ich noch nicht sowas Sinnvolles gehört. Nicht mal während der Piraten-Anfangszeit oder Nee, so. auch da nicht. Nee. Ich fand die noch Wie nie ist sie? Ist sie besonders einfach toll. nur, weil sie halbwegs hübsch ist oder was? Ist sie damals so Ja. populär geworden Ja, oder? ohne Witz. Okay. Die Medien fanden sie halt toll. Hm. Und deswegen hat man sie halt hingestellt, ne? Aber ja. So ein bisschen Luisa Neubauer Style. Radiogesicht. Ja, nicht Haupt Fernsehen. Nee, die meisten Leute haben wahrscheinlich in solchen Vereinen, sehen halt aus wie die Klimakleber oder so. Und da sind die Medien halt froh, wenn sie so jemanden finden, den sie vorne hinstellen können, irgendwie halbwegs ausleuchten. Der andere wollte immer seine Sackkarre mit aufs Bild nehmen und so. Da haben sie gesagt, nee, lass mal das Mädel hier nehmen. Dort weg und es ist genauso designt, dass es so passieren soll und zwar von dem Besitzer. Ja, wie gesagt, also auf diesen anderen Plattformen, die da jetzt noch neuer sind, wo die Algorithmen noch frischer sind und die Leute, denen dann die halt die meisten, viele Leute da schon folgen, weil sie halt da ja schon länger hin sind, weil sie ja die Guten sind und so, das ist auch der übelste Schwachsinn. Da ist auch, das hat auch alles keine Tiefe. Da geht man auch nur davon aus, dass man irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass, wenn man die Welt selber bestimmen könnte nach den eigenen Vorstellungen zu 100% mit sämtlichen Verschwörungstheorien über irgendwelche Trump-Faschismus, Scheiße, Alt-Right lauert an jeder Ecke und so. Das ist genau das Gleiche, die schlimmsten Auswüchse davon, wie die schlimmsten Auswüchse, die es bei Twitter gibt. Und Twitter ist nicht Gap. Es ist nicht so, dass er oder hier irgendwie Pol von 4chan oder so, dass da von früh bis spät nur irgendwelche Judenwitze irgendwie gemacht werden oder so. Das ist das nicht. Und das wird es auch nicht werden. Dafür ist es einfach viel zu, ja, viel zu breit gefächert. Und du treibst ja gerade diese ganzen Leute in diese Nischen da irgendwie rein. Und es wird wahrscheinlich auch immer eine Nische irgendwie sein, wo der wirkliche Siff halt eben ist. Ja, und ich erlebe Twitter ja auch jeden Tag und ich kann nicht bestätigen, dass das eine rechte oder konservative Echokammer ist. Absolut nicht. Erst heute habe ich wieder eine sinnlose Diskussion führen müssen mit jemand, der glaubt, dass die Hakenkreuzer auf Helmut Schmidts Grabstein von Nazis gesprüht worden sind. Weil das ja Sinn macht in dem Zusammenhang. Ja, ich finde es von ihr Und auch wenn. schon krass, dass sie überhaupt so eine Trennung, dass sie die Trennung so propagiert, dass sie sagt, die Leute sollen da weggehen oder so. Das ist das für eine Art, seid ihr nicht in der Lage, euch da argumentativ auseinanderzusetzen und da durchzusetzen? Offensichtlich nicht mehr, ne? Also wenn eine Plattform gut läuft und die Argumente vernünftig ausgetauscht werden, könnte man ja davon ausgehen, dass dann die Nazis von alleine in die Fresse halten und sie nicht die besseren Argumente haben. Aber das hat sich Aber ja komplett anders. Mammon, welche Argumente haben die denn? Das Problem ist doch, deren Argumente funktionieren nur, solange sie die Moderationsmacht im Hintergrund haben. Nur dann Ja. können sie sagen, aber es gibt doch 48 Geschlechter. Und wenn Twitter, solange Jack Dorsey noch die Finger dran hatte, hat er dich gesperrt, wenn du jemandem wie denen geantwortet hast, es gibt nur zwei Geschlechter. Und so haben sie Ja, das ihre ging aber. Hegemonialmacht bewahren können. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Und jetzt sind ihre Argumente halt einfach scheiße, weil sie logischer Herleitung und wissenschaftlicher Untermauerung entbehren. Ja, genau, Ja, das sie haben Stichwort im Prinzip bewogen, das Hegemonie ist System das wieder überhaupt. Entscheidende. Mammon. Das reicht natürlich aber auf Dauer nicht. Wenn es dann irgendwie für alle ungerecht ist, dann, ja, dann sind sie mir alle auch benachteiligt sozusagen. Das ist ja Quatsch sozusagen. Das reicht nicht, eben von der Analyse her. Ja, das ist ja, wir wissen ja, dass diese ganzen Theorien nicht wasserdicht sind, nicht annähernd wasserdicht, eher wie ein Schweizer Käse. Ja, es ist Ja. die Welt ist gut und böse und wir sind die Guten. Und wenn wir nicht die Hegemonie haben, dann ist es also so, dass die Bösen gewinnen über kurz oder Dann lang. automatisch auch die Ja, Bösen, die Hegemonie und die Algorithmen unterstützen sie. wenn ihr als Nachrichtenagentur, als Journalistinnen dort bleibt und von dort zitiert oder als PolitikerInnen dort lest, dann werdet ihr den Eindruck dieses intensiven Rechtsrucks haben in der Gesellschaft, weil das ist, wo ihr die Gesellschaft mitbekommt. Aber es ist nicht die Gesellschaft. Es ist nur Shitter. Verlasst es. Sucht euch, geht auf Mastodon, Was für gegebenenfalls eine auf Blue unglaubliche Manipulation. Also, Als wenn das ein falscher Eindruck wäre. ja, ne, als wenn, ich meine, alle Umfragen sagen irgendwie, über 70% der Deutschen wollen weniger muslimische Zuwanderung, über 60% der Deutschen lehnen das Gendern ab und so weiter und so fort. Aber Twitter ist es, das falsche Bild von den Mehrheiten vermittelt, nicht die Öffentlich-Rechtlichen, die in jeder Sendung drei Schwule, zwei Lesben, vier Schwarze und was weiß ich einbauen. Oder die überall immer nur Grüne einladen und Rote. Die sind das nicht, die das Bild verzerren. Nein, das ist das böse Twitter aus Amerika, das ist extra nur existiert, um in Deutschland die Gesellschaft zu spalten. Marina, was ist in deinem Kopf los? Ich weiß es nicht, aber es klingt für mich so ein Das bisschen, wird ja. als wärst du auf dem Niveau angelangt, ja, wo man dann halt überall Gespenster und Verfolgung und alles Mögliche und Nazis vor allem auch sieht. Und dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob die vielleicht nur im Kopf irgendwo sind. Nur in deinem Kopf. Nur in deinem Kopf. Ja, sie kann ja halt Quellen schicken, ne, wo das halt drinsteht, dass sich das ja alles enorm jetzt potenziert hat und alles viel schlimmer geworden ist und so. Und da sind wir wieder Alles bei ist den. viel schlimmer geworden. Da. Ja. Die Weißwand. Hallo, ich bin der Abel. Ich bin leider zu spät gekommen, aber ich habe euch alle lieb. Also alle, die zuhören und alle, die mitsprechen. Außer der Marina. Doch, die habe ich auch ein bisschen lieb. Egal. Nicht dort. Und wenn ihr jetzt sagt, aber sollten wir dann nicht erst recht bleiben und sollten wir dann nicht erst recht das Bild der Gesellschaft vervollständigen und uns nicht kampflos zurückziehen und das Feld Rechten überlassen und sollten wir nicht die Verschwörungserzählungen widerlegen und die Wahrheit pushen? Oh. Nein. Das Bild vervollständigen, ja. Also wenn du diese beliebigen Sachen aus dem Marina-Weißband-Vortrag bei den Grünen irgendwie hier auf der Straße irgendwie antippst und sagst, Witze, was ist das Problem mit Witzen? Dann sagen die dir garantiert nicht, ja, ich bin ja hier als normaler Mensch der Gesellschaft, weiß ich natürlich, Witze führen in den Faschismus, ne? Also. Ja, aber mit den Witzen ist es doch so, dass das Einzige, was der Teufel scheut, Witze sind, weil die seine Macht offenlegen. Also. Das ist Aristoteles, was weiß man. Und da habe ich dann. Von der Name der Rosen. Ja, und da habe ich dann ein maues Gefühl mit unserer lieben Marina. Maria heißt sie doch, ja, stimmt. Nee, Marina. Ich meine, Marina? Ach so. Traurig, aber wahr. Aber es ist was dran, dass der Humor politisch hilft, sozusagen. Also momentan ist es ja so zum Beispiel, dass irgendwie so Argumente wie transphob oder so eigentlich eher weggelacht werden und die dann auch deswegen ja gar nicht mehr so richtig kommen. Das hat schon länger keine gebracht. Also da hat, glaube ich, Humor schon auch politisch ein bisschen was bewirkt, aber zu Recht ja auch. Ja gut, aber ich denke mal, das ist auch speziell. Ich meine, zum Beispiel die Causa Ganserer hat da einiges zu beigetragen, um, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit da ein Bild zu schaffen dafür, wie transphob da wirklich alles ist und so. Klar, das Visuelle spielt natürlich immer noch eine größere Rolle, ja. Ja, und die schießen sich halt auch ein Eigentor nach dem anderen. Ja, Humor ist ein gutes Mittel, das hat der Zizek auch mal gesagt. Er hat eine schöne Geschichte erzählt, erzähle ich euch nochmal. Ja, der Zizek, der hat doch genau, gesagt, ja. In Jugoslawien hat der Bürgerkrieg damit angefangen, dass die Leute keine interkulturellen Jokes mehr gemacht haben. Also sich über die Ethnie des anderen lustig gemacht haben. Als das aufgehört hat, fing es an. Er hat sehr positiv darüber berichtet, dass man das macht sozusagen, dass man auch mal Witze über seine eigenen Herkunft und so machen sollte, dann kann man schon das Eis aufweichen sozusagen. Ja, genau. Ja, das ist einfach, man macht die Ventile zu, über die der Druck, der nun mal entsteht, entweichen kann mit sowas. Ja? Und dann gibt es halt irgendwann auf die Fresse. Ja, genau. Jetzt habe ich keine Überleitung dafür. Schön, dass ich keine Kinder habe. Genau, Frauen, die keine Mutter sein wollen, wird suggeriert, dass es ihnen an etwas mangle, denn gute kinderlose Vorbilder gibt es immer noch zu wenig. Finde ich allein schon geil, weißt du? Jetzt will ich aber für eine Lebensentscheidung auch noch genug Vorbilder haben. Ja? Das ist die Gesellschaft unschuldig. Ich muss mir Vorbilder liefern für meine Kinderlosigkeit. Und die müssen erfolgreich sein, ein tolles Leben haben. An denen darf es dann nichts fehlen. Erst dann bin ich zufrieden. Aber gleichzeitig sollen die noch Sozialisten sein, oder wie? Das geht ja auch wieder nicht zusammen. Weil die Leute, die ich eigentlich kenne, die so einen auf meinen Hedonismus hier irgendwie, den lasse ich mir nicht von Kindern killen, das ist eher so die Fraktion Anna Schneider oder so. Ne? Und das sind jetzt keine, wo irgendwelche Taz-Autoren sagen, das ist auch mein Vorbild. So will ich auch sein. Also, ich schenke mir die Nabelschau in den ersten zwei Absätzen und sage, für hetero-cis-Frauen wie mich mangelt es an Vorbildern für ein kinderfreies Leben. Meine Eltern waren Eltern. Ihre Eltern waren Eltern und auch deren Eltern. Ich stamme aus einer langen Linie von Müttern und Vätern. Ja, scheiße, ne, Simone? Verdammte Realität. Aber, ich meine, besteh doch einfach mal drauf, dass eine von deinen Vorgängergenerationen kinderlos bleibt, dann ist das so wahrscheinlich wie bei Marty McFly, dann verschwindet gleich oder so, verschwimmt das Bild und dann haben wir gleich nur noch so ein blaues Ding da rechts, wo das Autorenbild ist oder was. Hier hätte einer. Oh. Oh. In Film und Fernsehen gibt es wenige Beispiele für erfüllte kinderfreie Lebenswege ohne Nestbau, Babys, Enkelkinder. Auf Social Media sind auch jenseits von Mami-Blogs Meilensteine der Elternschaft sehr präsent, ja. Jetzt hört doch auf, da die Leute immer irgendwie mit Kindern darzustellen. Die Simone leidet. Ja? Die will vernünftige Vorbilder ohne Kinder und auch in den Medien und überhaupt, das muss alles so sein, wie das die Frau Simone will. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass sie mir wirklich eine würdige Nachfolgerin gefunden haben für die gute von uns gegangene Frau Jagubi Farah, muss ich sagen. Unter Hashtag Childfree erzählen nicht nur Frauen vom kinderfreien Leben, teilen Alltag und besondere Momente ihrer Unabhängigkeit. Ist das nicht alles? Alter. Es ist halt auch spannend, dass bei Frauen die Pubertät erst damit abgeschlossen ist, dass sie erfolgreich ein Kind bekommen haben. Die Gehirnentwicklung zur erwachsenen Frau ist damit erst fertig. Bei Männern ist das andersrum. Die sind auch fertig, ohne Kind gehabt zu haben. Also. Oha, wo hast du das gelesen? Bei Insel.co. Ja, aber wir haben mal gehört, dass bei Insel.co, genau. Auf jordan.petersen@.com. Das weiß ich aber nicht. Da wirklich. Dass Frauen weniger Kinder haben wollen, je mehr sie in einer Metropole wohnen oder so in Großstadt. Großstadtfrauen wollen nicht so gerne Kinder haben. Ländliche Frauen schon eher. Frauen raus aus der Bildung, mehr Kinder fürs Land, ganz einfach. Doch warum auch Frauen die Entscheidung treffen, keine Kinder zu bekommen und womit auch immer sie ihr Leben füllen? Wer sich gegen zusätzliche Sorgearbeit entscheidet. Oh Gott, wie eindimensional. Also. Sorgearbeit, ja. Da ist es wieder. Ne? Die super tolle marxistische Analyse. Die super tolle marxistische Analyse, die ja mal sagt, dass wir alle so entfremdet sind. Ne? Aber wenn wir dann irgendwie unsere eigene Brut aufziehen, dann ist es auch wieder Arbeit oder wie, die uns entfremdet oder was. Schwachsinn. Selbstbestimmte geht es doch gar nicht mehr. Also sich um die eigene Brut zu kümmern, ist doch das Selbstabsorbierende, der größte Fokus auf einen selbst, wie er nur geht. Also. Wer sich gegen zusätzliche Sorgearbeit entscheidet und stattdessen beispielsweise FreundInnen, Freizeit, Karriere, Faulheit, Genuss oder schlicht die eigene psychische Gesundheit in den Vordergrund stellt, soll gefälligst an anderer Stelle einen Mangel spüren. Wie bitte? Selbstbestimmte und gut gelaunte Frauen, die Chefin ihrer eigenen Zeit sind? Das ist immer noch irgendwie frech. Nee, ist den Leuten einfach scheißegal, weil es auch außer dir dann niemanden interessiert. Ich meine, was haben wir davon? Nix. Ich meine, es ist okay, du kannst das machen, aber es ist wirklich so, ja, die ganze Gesellschaft muss das interessieren, was für eine wunderbar ich-bezogene Person ich bin. Also, wenn ihr erst eine Meinung zu mir habt, wenn ich irgendwas beitrage oder so, das ist aber nicht schön. Also, ihr sollt mich schon auch dafür feiern, dass ich mich nur um meinen eigenen Krempel kümmere. Ja, geil. Weißt du, wer auch keine Kinder hatte? Simone? Hitler. Da, da, da. Nur mal so, um das Niveau zu heben. Laut zu rufen, yay, wie schön, dass ich keine Kinder habe, bleibt eine Provokation. Besonders während der Weihnachtszeit. Was lese ich da? Wer läuft? Wer will? Was ist das für ein Szenario? Stehst du mitten in Berlin im Einkaufszentrum und brüllst, während im Hintergrund die Kinder singen irgendwie, yay, wie schön, dass ich keine Kinder habe? Und dann erwartest du was? Beifall? Dass der Zug ohne Halt bis zur Endhaltestelle durchfährt? Oder was? Ich habe zwar keine Verbindung zu diesen christlichen Feiertagen, aber trotzdem liebe ich Weihnachten als Genre in der Popkultur. Das ist immer ganz schön oberflächlich. Oh. Mein Lieber. Oh, ist mir gerade übel. Und deswegen guckt sie jeden Tag einen Weihnachtsfilm, das ist mein Dezember. Ich sehe also gerade viele Geschichten über Frauen, die ein Leben mit coolem Beruf oder vielen Partys in der Großstadt führen und dann vom Schicksal auf Land getrieben werden. Dort treffen sie einen alleinerziehenden Schafhirten und lernen, dass eine Familie zu haben der Sinn des Lebens ist, um pünktlich zu Heiligabend mit ihm, den Kindern und den Schafen im Schnee zu tollen. Damit mir so etwas Schreckliches nicht passiert, verlasse ich im Dezember unter keinen Umständen die Stadt. Ja, Simon. Ich hoffe, du hast über die Weihnachtstage gut Wein aufgefüllt. Die Katzen sind gefüttert. Viel Spaß. Ja, genau. Yay, ich habe kein Taz-Abo. Das kann man auch während der Weihnachtsfeiertage gerne mal rufen. Ich hatte ja mal ein Taz-Abo. Für so ein Jahr oder so. Alter. Das erfahre ich so nebenbei von dir? Ja, es war 2013. Schockierend. Schon wieder 10 Jahre her. Entschuldigung. Daniel Drepper, den kennen wir ja noch. Das war der eine Hahn im Korb da bei dem Republika-Vortrag, wo sie sich da alle so geil fanden wegen ihrer tollen Recherche zu Machtmissbrauch und so. Und der sagt uns jetzt hier, unser Rammstein-Rechercheteam ist vom Medienmagazin zum Team des Jahres gewählt worden. Die vergangenen Monate waren extrem anstrengend für alle Beteiligten. Diese Auszeichnung ist ein Signal. Sie stärkt uns den Rücken für weitere Recherchen. Auch deshalb freue ich mich sehr. Ja, Rammstein-Recherche. Wo wir alle wissen, was dabei rausgekommen ist. Bei der tollen Rammstein-Recherche. Die hat irgendwie das Gefühl, jetzt auch, dass alles irgendwie falsch ist und so. Und diese Rosiro-Geschichte, die war ja auch, wurde ja auch nicht angezweifelt oder so. Aber auch da wieder, ja, es ist halt, wurde ja niemand dazu gezwungen. Und kann man alles blöd finden oder so. Aber ist halt nicht gegen das Gesetz. Und alle Sachen, die da gegen das Gesetz gewesen wären, irgendwelche Drogengeschichten und solche Sachen, konnten nicht bewiesen werden. Und aber wir haben ja wieder schön ein Bild gezeichnet von der gesamten Gesellschaft, indem wir uns irgendwelche Rockstars rauspicken. Um dann mal wieder zu sagen, ja, seht her, wir sagen es ja immer, es ist alles so sexistisch und so böse. Und denk mal an die armen Frauen, die da irgendwie ausgesucht werden, weil sie attraktiv sind. Und dann in irgendeine unangenehme Situation geraten sind und sich dann gesagt haben, ja, das ist mir zu blöd, ich gehe nach Hause. Oder hinterher ein Video drüber zu machen, wie schlimm das war. Ja. Das ist die Recherche des Jahres, würde ich auch sagen. Also, wenn das mal nicht das Allerwichtigste ist, was heutzutage passiert, dann weiß ich auch nicht. Ja, Medium-Magazin sagt mir jetzt nichts, aber klar, die bestätigen sich im Gelben gerne selber ein bisschen. Ne? Das ist ja schon oft wieder festgestellt worden. Haben wir schon oft wieder gesehen. Ne? Währenddessen ist Herr Lindemann irgendwie auf erfolgreicher Solo-Tournee und präsentiert in der Presse seine Mitte 20-jährige Freundin. Daniel sitzt zu Hause und hat keinen Weihnachtsbaum gekauft, weil das ist Anti-Klima und er hat sich auch nichts geschenkt. Guck die Wand an. Mutmaßlich. Ja, in Minecraft. Ja, das sehen wir auch in der Bio von dem guten Menschen NDR, WDR, SZ, Netzwerk Recherche, BuzzFeed und Co-Founder von Korrektiv. Also jemand, der genau weiß, großartig. Was großartig, jemand, der Schule gemacht hat. Ha. Ich hoffe, Leute, die mal bei der Waffen-SZ waren, dürfen in Zukunft da nicht mehr mitbestimmen. Ja. Ja, und diese Geschichte, die ich eben schon vorgegriffen habe, irgendwelche Idioten haben den Grabstein von Helmut Schmidt mit 3 Hakenkreuzen und seiner Frau mit 3 Hakenkreuzen beschmiert. Wie gesagt, ich habe vorhin schon im Internet diskutieren müssen, dass das wahrscheinlich Nazis waren, die gegen Schmidts linken Kurs waren, hat derjenige vermutet. Ich sehe das aber eher nicht so. Ich glaube eher, dass hier Menschen vielleicht ein Zitat von ihm über Zuwanderung gelesen haben, darüber so erbost waren, dass sie sein Grab geschändet haben mit einem Symbol. Das war nicht von ihm entfernt. Weiß man nie, aber ich glaube nicht, dass die Politik von Kermit damals also heute eine Rolle spielt. Ja, das ist ja klar, dass geschmiert wird von rechts wie links außen. Also. Ja, aber ich sehe halt gerade es kursieren ja sehr viele Zitate im Moment von ihm, wo er sagt halt Einwanderung bis zu einem gewissen Maß ja, aber wir können halt nicht weiter so viele Muslime ins Land lassen, weil das halt das Land destabilisieren wird, etc. pp. Ja, viel deswegen lieber, ist er inzwischen extrem verhasst bei jungen Leuten, die sich selber für links halten, die halt alles, was auch nur annähernd kritisch ist, für rechts. Ja, und da hat er sich auch mit der RAF angelegt und das waren ja gute Freiheitskämpfer. Stimmt. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Dann hat man in manchen Berichten, also jetzt hier nicht, aber ich glaube, das war die BZ, die geschrieben hat, seine Haltung in der Nazi-Zeit sei weiterhin umstritten. Was ich für kompletten Humbug halte. Also es gibt ja sogar, ich habe mir seinen Wikipedia-Artikel nochmal angesehen, nicht nur ist er fast halt vom Kriegsgericht gewandert, weil er denunziert worden ist und ist nur aufgrund der Hilfe seiner Vorgesetzten nicht dorthin gekommen, weil er sich kritisch geäußert hat. Und dann hat man ihm halt zur Last gelegt, er sei sehr, sehr gut von seinen Vorgesetzten, sehr oft von seinen Vorgesetzten gut beurteilt worden mit klarem nationalsozialistischem Weltbild. Dazu hat er selber gesagt, und das kann ich mir gut vorstellen, dass halt diese Sachen, das war ein Standardsatz, der musste da drin stehen und den haben die Leute da reingeschrieben, auch wenn sie wussten, dass derjenige halt vielleicht kritisch ist oder kein hundertprozentiger Nazi, weil das ist ein Chef- und direkter Untergebener-Verhältnis. Ja? Du willst ja nicht deinen eigenen guten Mitarbeiter, auch wenn es in dem Fall halt ein Soldat ist, willst du ja nicht ans Messer liefern, nur weil er vielleicht nicht 100% linientreu ist, dann schreibst du das halt da rein. Und nach seiner politischen Laufbahn ihm sowas überhaupt nahelegen zu wollen, finde ich unappetitlich, eklig und ja. Was schreibt sich ja Nuancen? Wenn man Nuancen beachtet, dann muss man das anders bewerten oder neu bewerten. Und das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Ne? Solche Leute. Ja. Wie gesagt, ich halte es hier eher für möglich, zumal, wenn man eindimensional denken will, die Hakenkreuze waren mit oranger Farbe gesprüht. Wer benutzt orange Farbe? Uiuiui. Ja. Also wenn man genauso einfach denken möchte, wie manche Leute, die sagen, nur rechte Spieren Hakenkreuze, kann man auch sagen, das war mit ziemlicher Sicherheit die letzte Generation. Das war auch die letzte Generation, ich habe Fotos. Na, aber ich möchte auch nochmal dran erinnern an den Fall aus Bingen, wo ein Syrer ein großes Hakenkreuz an ein Flüchtlingsheim geschmiert hat, wo man auch, oh Gott, den Untergang und das Vierte Reich und so gesehen hat und dann kam halt raus. Es war jemand, der genau wusste, wie provokativ dieses Symbol ist, wenn man das irgendwo hinsprüht. Ne? Ja, und lasst bitte die Finger von Gräbern, egal von wem, ob das Arschlöcher waren oder Heilige oder was auch immer, könnt ihr wenigstens irgendwie die Gräber von den Leuten in Ruhe lassen. Also, ja. Danke. Das wäre super nett. Könnt ihr vielleicht sollte man das in der Weihnachtszeit öfter in der Fußgängerzone brüllen. Yay, lasst doch einfach mal die Gräber von den Leuten in Ruhe, auch wenn ihr ideologisch nicht mit ihren Forderungen übereinkommt oder so. Die werden ja ihre Meinung auch nicht mehr ändern. Die sind ja schon tot. Also. Ja, damit hat das auch nichts zu tun, glaube ich. Also die Zitate, die sind doch auch erst nach diesem Vorfall dann verbreitet worden, in größerem Maß, oder? Das ist doch nicht gehetzt worden gegen Schmidt, kann ich mir nicht vorstellen, im Vorfeld. Das wird jetzt nämlich als Rechtfertigung rausgezogen. Ne? Aber mit dem Schmidt hat das doch nichts zu tun. Es geht doch darum, die politischen Verhältnisse heute zu beeinflussen, wenn man solche Taten macht. Ja, es können natürlich trotzdem von beiden Seiten kommen. Ja gut, aber ich verstehe den Hass auf Schmidt, weil wenn man die Leute, die sagen, ich wünsche mir Schmidt zurück, die muss man ja auch als Nazis bezeichnen, um sie ideologisch einzuordnen, wenn man woke ist. Und wenn das Außenstehende sehen, die sagen, na Moment mal, die wollen einen Sozialdemokraten haben, einen gestandenen Demokraten, aber der Typ nennt die Nazi, da stimmt doch irgendwas nicht. Und genau diesen Denkprozess, der ist der gefährlichste, den ein Woker kennt. Oh je, Außenstehende denken über meine Argumente nach. Sie fangen an, sich am Kopf zu kratzen und die Stirn in Falten zu legen. Schnell weg. So ist doch die Sache mit dem Ganserer, der Ganserer, wie auch immer, auch gelaufen. In dem Moment, wo die Leute sich draußen am Kopf kratzen, in dem Fall, weil der Typ halt im Negligé in den Bundestag musste, um noch einen draufzusetzen, in dem Moment fängt die Fassade an zu bröckeln. Und so ist es auch, wenn du Leute als Nazis beschimpfst, weil sie ein Bild von Helmut Schmidt mit einem Zitat posten. Der Deutsche Journalistenverband warnt vor mehr rechter Gewalt gegen Medienschaffende und verwendet ein Bild, das einen Angriff linksautonom auf ein CDF-Team zeigt. Okay, klasse. Der Journalistenverband sieht überall rechte Gewalt. So heißt ja der Chef, ne? Überall von denen. Ja, bitter. Ja, genau. Das fand ich auch ziemlich heftig. Das ist nämlich dieser Angriff auf die Heute-Show da gewesen. Da steht da auch 2,5 Jahre nach Überfall auf ein Drehteam der ZDF-Heute-Show erhebt der Berliner Staatsanwaltschaft Anklage. Also da ist das Bild her. Ne? Also das sieht man da halt ganz, ganz deutlich. Ist ja ein bisschen andere Einstellung, aber ist ja genau das gleiche Bild. Ja. Richtige Gewalt gegen Medienschaffende, würde mir jetzt auch gar kein Fall einfallen. Von da. Ja, sie würden sein, wahrscheinlich dann so Sachen, weiß. Beispiele nehmen, irgendwie von Corona-Demonstrationen oder so, wo Leute bespuckt werden oder so, oder irgendwer sagt, Lügenpresse oder irgendwie sowas. Ja gut, aber bei Corona-Demonstrationen hatten wir auch einen totalitären Staat, der autoritär durchgegriffen hat. Da kann man dann auch mal erwarten, dass wenn man das Narrativ der Regierung stützt, andere Menschen da einfach nicht mehr positiv drauf reagieren können. Das kann man auch erwarten. Also, naja, Gewalt ist auf jeden Fall immer verkehrt, auch wenn das jetzt so Sprachrohrleute da irgendwie sind, dann bringt das ja nichts, da mit Gewalt gegen die vorzugehen. Im Endeffekt gibt das den Leuten ja auch nur wieder für sowas, weil was steht da im letzten Satz? Behörden müssen handeln, ne? Also unser Klima, das muss schön so sein, dass wir unsere Hegemonie hier beibehalten können, notfalls dann halt eben mit Gewalt vom Staat her. Und ja, das geht dann wieder, ne? Also. Aber sie haben kein Bild dafür. Sie haben kein Bild, um das so darzustellen. Das ist hier das schönste Bild, was wir haben, und das halt eben unterstützt das eigentlich gar nicht, was sie hier meinen. Ja, man hätte irgendein Stockfoto nehmen können von der kaputten Kamera. Es wäre besser gewesen, als halt ein Bild von dieser Sache zu nehmen. Ja. Verstehe ich nicht. Aber gut. Der, wie heißt der? Ronald McNaughton hat eben nochmal ergänzt, dass am 23. Dezember der 105. Geburtstag von Helmut Schmidt war, dass das Datum dieser Schändung also auch nicht willkürlich gewählt war. Guter Punkt. Okay. Kreis Marburg-Biedenkopf hier bei mir um die Ecke in der sowjetisch besetzten Zone, wie wir Gießener sagen, weil Marburg ist das roteste Pflaster oder inzwischen das rot-grünste Pflaster, das man sich so ziemlich vorstellen kann. Unbekannte haben im Kreis Marburg-Biedenkopf Heuballen aufgestellt, an denen ein Galgen mit einem Ampelsymbol hängt. Offenbar als Drohung gegen die Politik auf Bundesebene. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Ich finde das immer wieder geil, wie schnell unsere Maschine reagieren kann, wenn irgendwie jemand zu kreativen Protest greift, wie in diesem Fall. Eine Drohung. Eine Drohung sehe ich hier nicht. Das ist eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, was zum Beispiel 1789 passiert ist. Oder auch 1989. Da hatten diejenigen nur Glück, dass sie dann einen vernünftigen Prozess bekommen haben. Oder ja, also immer dann, wenn ein Volk sehr, sehr unzufrieden mit den Machthabern ist, kam es manchmal zu Umwälzungen. Und die sind manchmal unschön ausgegangen. Ich glaube, daran möchte dieses Kunstwerk erinnern. Und vielleicht davor warnen auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Aber der Staatsschutz sieht das natürlich anders. Er nimmt wahrscheinlich an, dass die Drohung im ganzen Land jetzt Ampeln aufzuhängen oder so. Ich weiß es nicht genau, was die Drohung sein soll. An 6 Stellen sind Heuballen aufgestellt worden, an denen Galgen mit einem Ampelsymbol hängen, teilte die Polizei am Freitag mit. politische Straftat. Strafbarer Protest gegen Ampelpolitik. Es müsse von einer Drohung ausgegangen werden. Ja. Meanwhile, wenn irgendwie ein paar Leute eine 15-Jährige vergewaltigen, kriegen der Großteil davon Bewährungsstrafen. Und Ähnliches. Ja, da fragt man sich halt wirklich, ja. Wie lange versteht ihr nicht, woher die Frustration kommt? Also das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. So gesehen, rechtlich ist es irgendwie, ja, verstehen das als Aufforderung zur Straftat und dann muss es verfolgt werden. Ne? Ist das eine Aufforderung zu der Straftat? Ja. Nein, das ist in meinen Augen ein Ausdruck von Protest einfach. Ja. Den ich auch komplett nachvollziehen kann, obwohl meine Partei in der Regierung ist. Also ich fühle mich jetzt davon als Politiksoldat nicht beeindruckt oder gefoltert oder bedroht. Genau, fühlen Chris also, oder Abel sich durch diesen Galgen bedroht? Ist auch einmal schon eine Frage. Und ich habe nicht das Gefühl. Ja. Oder Chris? Nee, also ich weiß schon gar nicht genau. Also die lesen das hier natürlich so, wie das ist ein Galgen, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendigerweise so... Doch, das würde ich jetzt schon unterschreiben, dass das ein Galgen sein soll, an dem die Ampel hängt. Doch. Ja, sie sagen ja, wurde an einem Kreisel aufgestellt. Also, ja, ein Kreisel und Verkehrskreisel. Ja, das meine ich ja. Und da stehen sie jetzt eine Ampel auf, Heuballen. Also das ja, kann man ja auch das, als... Das sind die im Zusammenhang mit den Bauernprotesten. Das ist schon politische... Vielleicht war das ein Protest gegenüber dem Kreis. Das kann man ja auch so sehen, dass da eigentlich keine Ampel gibt an dem Kreisel. Und jetzt haben sie eine aufgehängt, die aber sämtliche Farben irgendwie... Also ich weiß ja nicht genau, wie das gemeint ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass man das notwendigerweise als wir hängen eine Ampel auf meint, weil diese Form ist ja nun die Form, die man halt irgendwie wählen muss, damit das so halbwegs stabil ist. Ne? Also, ja, aber es ist auch schon die klassische Galgen. Ja, man könnte das aber so verstehen, auch dass eine Ampel ist, die wie die andere Ampeln eben Sachen zeitweise aufhalten. Und das macht unsere Ampel ja auch, ne? Mindestens mal Sachen zeitweise aufhalten, wenn nicht sogar für länger. Die ewig rote Ampel, aber gut, da müsste sie vielleicht rot sein. Ja. Freitag waren die dann auch noch hier bei mir in der Stadt zu Besuch und haben die komplette Stadt mit lahmgelegt mit ihren Treckern. Also auch hier sind die Bauern nicht allzu erfreut über die Politik der Ampel. Am schönsten fand ich dazu eigentlich den Tweet von Parodieminister Karl Kauterbach, der halt ein ganz normales Foto von der Ampel gepostet hat und gesagt hat, also in der Großstadt so, ich habe hier einen Metallgalgen gesehen, an dem auch ein Ampelsymbol hängt. Staatsschutz. Stadt aber aufgehängt. Ja, das ist halt vollkommen ungeeignet eigentlich, weil wer weiß jetzt, was damit gemeint ist, kein Mensch. Und allerdings habe ich auch ein Bild gesehen, da hast du einen Traktor und an dem hingen vorne aufgehängt drei Puppen in Rot, Gelb und Grün. Also da ist die Symbolik dann, glaube ich, relativ eindeutig. Aber Staatsschutz nun gut. Ja, das hier ist so die erste Threads-Quelle, die wir jetzt hier mal haben. Das Gute ist, dass sie auch wie in der guten alten Twitter-Zeit den ganzen Thread dann auch mit archivieren hier. Nicht so, wie das bei Twitter jetzt ist, dass man da immer nur einen jetzt bekommt. Und das fand ich einfach nur interessant, weil das halt diesen Sophismus von wir sind dafür und nicht dagegen, so schön symbolisiert, wo dieser Mensch hier, der, denke ich mal, ein Grünen-Unterstützer wahrscheinlich ist, hier schreibt, FDP vor der Wahl, nie gab es mehr zu tun und wir sind eine Dafür-Partei. FDP nach der Wahl, gegen Tempolimit, ja, weil ne, man muss ja dafür sein, dass man nicht mehr schnell fahren darf. Das ist ja dafür, ne? Das ist ja nicht dagegen. Tempo 30 verhindert. Das ist auch dafür. Ne? Wenn man sagt, es dürfte alle nur Tempo 30 fahren, dann ist das ja dafür. Ist ja nicht dagegen. Ne? Süßigkeiten-Werbeverbot blockiert. Ja, weil man ja dafür sein muss, weniger Werbung zu haben. Das ist ja dafür und nicht dagegen. Verbrenner aus blockiert. Ja, auch da wieder. Ne? Weniger Motoren haben, da muss man ja dafür sein. Weil das ist ja dafür, nicht dagegen. Strenge Euro-7-Norm blockiert. Ja, dafür. Autorauchverbot blockiert. Wenn ja, was soll denn ein Autorauchverbot bringen? Wenn Kinder drin sind. Wenn Kinder drin sind. Okay, wenn Kinder drin sind. Ja, meine Güte, keine Ahnung. Mann, was man. Führerscheinkontrolle absichtlich blockiert. Ja, es geht ja jetzt auch nicht genau um die Sachen selber, sondern es geht einfach nur um dieses Framing. Weil das sind alles Dinge, wo weniger erlaubt ist. Und ja, natürlich. Als Dafür-Partei hat man zu sagen, ja, ich bin dafür, dass weniger erlaubt ist. Weil das ist ja dafür sein. Gegen ein Verbot zu sein ist praktisch genau das, was eine Wir-sind-dafür-Partei ausmacht. Genau. Ja. Gegen ein Verbot. Für Freiheit. Vielleicht hat Ingvar Pero einfach nicht das F gelesen. Von freie demokratische Partei. Ja, diese ganze Scheiße mit Wir sind dafür und nicht dagegen ist halt einfach ein Sophismus. Und wenn jemand das nicht versteht, dann könnte er ihm diese Quelle her schicken. Ja, das ganze System, das ganze Prinzip nicht verstanden, so. Sehr witzig. Ja, die Welt hat ja sich nochmal wieder getraut, was von dem Herrn Quarte zu veröffentlichen. Das war ja auch einer von den Autoren des Artikels damals hier über ARD und ZDF und die Berichterstattung über diesen ganzen Transgender, es gibt mehr als zwei Geschlechterkomplex, von dem man sich ja dann hinterher in aller Form distanziert hat und alles schlimm fand und so. Ja, und jetzt war der Korte hier wohl auch als Sachverständiger angefragt von der CDU, was eigentlich Sinn macht, aber irgendwie haben die das dann wieder rückgängig gemacht. Und von der Sachverständigenkonferenz hatten wir uns auch was angeschaut vor ein paar Wochen, wenn ihr euch erinnert. Da hatten wir uns ja diesen Beitrag von den Frauenorganisationen angeschaut, die im Endeffekt nur gesagt haben, wir, die Leute, die ihr Geld bekommen vom Familienministerium, sind der Meinung, dass das, was das Familienministerium macht, alles super ist. Und die ganzen Zweifler, die hier jetzt noch irgendeinen Zweifel gestreut haben und die Sachen irgendwie einschränken wollen, das finden wir ja dann eher pfui pfui. Und aber den Herrn Korte, den haben sie da nicht zu Wort kommen lassen. Und die Welt hat ja. Ja, was weiß. Mammon, was wolltest du sagen? Ja, war das nicht Kinderarzt? Ja, das ist einer vom Fach, der sich. Psychologe, glaube ich, ne? Und der vor allen Dingen auch in dem Bereich ja praktiziert. Seit etlichen Jahren. Der also genau weiß, wovon er redet und auch genau weiß, warum es diese Sachverständigengutachten gibt und diese ganzen Dinge, wo ihr sie ja immer nur behaupten, das wäre so unterdrückend und so stigmatisierend und so gemein. Ach, das heißt, dass so wie es vorher war, das mal Best Practice war und gar kein Faschismus. Heidenei. Ja. Also. Ja, und dann drucken sie halt sein Statement einfach nochmal ab, was auch auf der Webseite vom Bundestag jetzt zu finden ist, aber halt. Ja, aber sie wiederholt es damit natürlich nochmal und weisen nochmal ein paar mehr Leute drauf hin. Es steht auch eigentlich nichts da drin, was wir nicht auch schon bei diesem Taz-Artikel damals, den er auch geschrieben hat, der ja ziemlich gut war, drin war. Aber fand ich halt interessant, dass sie das extra nochmal hier veröffentlichen bei der Welt, weil beim letzten Mal, als sie irgendwas von ihm veröffentlicht hatten, wo er ja im Endeffekt das auch sagt, war es ja dann hinterher böse und viel zu einseitig und gemein und falsch und so. Ja. Aber nochmal veröffentlicht. Aber es ist ein Plusartikel. Vielleicht, dass man nochmal ein paar Abos kriegt oder so. Keine Ahnung. Und auch in Großbritannien tut sich ein bisschen was. Nämlich da gab es jetzt hier von der Regierung Department of Education hat jetzt eine Guideline rausgegeben für Gender Questioning Children. Guidance for Schools and Colleges in England. Und die Cammy Badenoch von den Konservativen, die hat das hier bei Twitter nochmal zusammengefasst und gesagt, dass sie, kann ich euch leider nicht einblenden, weil ich da wieder sämtliche Sachen für hätte einzeln archivieren müssen, weil man den Faden dann nicht archivieren kann. Und sie schreibt dann, also dass die Schulen nicht mehr selber dafür sorgen sollen, dass die Kinder diese Social Transition machen können. Also quasi nicht einfach ohne mit den Eltern zu reden, zu sagen, so, ja, okay, du sagst jetzt irgendwie, du bist jetzt irgendwie der Peter und nicht mehr die Claudia, dann nennen wir dich jetzt Peter und leiten das schon mal ein. Und ja, es sollte halt nur noch selten passieren. Und das biologische Geschlecht ist echt, sagt sie. Und Schulen und Colleges sollen sich darum kümmern, dass halt eben die Unterschiede vom biologischen Geschlecht weiterhin aufrechterhalten werden. Also so zum Beispiel sowas wie halt Trennung von irgendwelchen Sportarten, Umkleiden, solche Geschichten. Und dass das biologische Geschlecht nicht bei Geburt festgestellt wird, dass es nicht bei Geburt zugewiesen wird, sondern dass es festgestellt wird. Und die Stereotype, die man irgendwie hat für Geschlecht, nicht das Geschlecht definieren. Also nur weil man irgendwie meint, Männer sind so und Frauen sind so und jetzt ist halt jemand, der eine Frau ist, aber sich irgendwie so verhält, wie man das eigentlich von einem Mann denkt, wegen irgendwelchen Stereotypen, dass das dann nicht bedeutet, dass diese Person jetzt zum Mann geworden ist dadurch. Und das sollen die Schulen und Universitäten halt nicht so sehen. Nicht so arg pushen, dass man die Kinder reindrückt in die Aber Transition. eigentlich war das auch genau der Ursprung, dass man gesagt hat, die Leute sollen nicht in ihre Rollen gedrängt werden, sondern sich frei ausleben. Und jetzt dann auf solcher Basis dann Definitionen zu schaffen, ist doch eh sowieso widersinnig der ganzen Theorie auch gegenüber. Ja, die arbeiten sich da natürlich jetzt an konkreten Sachen ab, die halt bisher irgendwie so gelaufen sind. Und deswegen ist es auch schon sinnvoll, einfach den Schulen jetzt zu sagen, nee, ihr tut jetzt bitte nicht so, als wäre dieser Frau jetzt ein Mann, nur weil irgendwelche Leute, irgendwelche Stonewall und Mermaid und wie nicht diese ganzen NGOs da irgendwie alle heißen, weil die jetzt irgendwie der Meinung sind, dass es keine Homosexualität gibt und keine Leute, die sich einfach ein bisschen nicht der Norm entsprechend verhalten, sondern dass diese Tatsache halt bedeutet, dass diese Menschen dann das andere Geschlecht sind und nicht ihr Geschlecht sind, einfach mit einer nicht weit verbreiteten Ausübung, Ausprägung. Na, das ist ja genau diese Geschichte, dass die sich halt so weiterhin so verhalten sollen, dass diese Leute halt nicht ihr Geschlecht dann ändern, sondern dass das wirklich mit dem Geschlecht ändern halt in seltenen Fällen nur der Fall ist. So wie es ja auch ist. Also das Einzige, was wir haben, warum das jetzt alles so ständig passiert, ist ja wegen diesen ganzen Aufweichungen, dass man den Leuten dann halt eben sofort erzählt, nee, nee, nee, hier irgendwie lesbisch, das gibt's ja gar nicht. Sondern wenn du jetzt hier irgendwie auf Frauen stehst als Frau und ein bisschen butch bist oder so, dann bedeutet das ja, dass du jetzt ein Mann bist, ne? Weil trans halt und Spektrum und es ist ja nicht so, dass man, Ja. ja, und das geht es halt nur um diese Stereotype, dass die halt alles beschreiben. Und das sollen die jetzt halt einfach nicht mehr so sehen. Und das finde ich auch sinnvoll, das so festzulegen für diese Institutionen, weil das ist halt das Beste, was die machen können, sich einfach zurückhalten, raushalten aus dem ganzen Kram. Und die Leute müssen halt selber wissen, wie sie da empfinden und so, weil das können die ja eh nicht denen aufdrängen. Ja, und das dritte Prinzip, was sie hier haben, ist, dass die Eltern immer eingebunden sind. Also auch wieder das Gegenteil von dem, wo wir jetzt hin wollen, hier in Deutschland. Sondern die haben halt eben gemerkt, dass es halt eine Schnapsidee ist und die Eltern müssen halt immer eingebunden sein, was diese soziale Transition angeht. Und da halt auch nicht mehr das machen, was halt diese ganzen NGOs alle immer meinen, dass quasi, oh nee, die bösen Eltern, die haben ja alle kein Verständnis und deswegen musst du ja jetzt hier an der Schule jetzt als Mann gesehen werden und deswegen machen wir das jetzt einfach und dann läuft das schon und wir sind jetzt deine neue Familie und so weiter und so fort. Ja, aber es regt sich natürlich auch schon der Widerstand. Es gibt auch schon irgendwie auf Twitter Leute, die sagen, dass diese Mermaids, die da auch in dieser Tavistock-Geschichte da verwickelt waren, diese NGO, dass die schon gesagt haben, sie werden mit ihren Partnern dran arbeiten, dass sich die Schulen nicht an diese Vorgaben halten, etc. Großartig, großartig. Das erinnert mich irgendwie immer an den Iran. wo schwulen Männern keine andere Möglichkeit bleibt. Ja, genau. Als sich so eine ja, deswegen ist das ja auch ja nicht nur da, auch in China und so, ne? Und deswegen wird das ja teilweise richtig von den Leuten da als super dargestellt, als ob das die besten Länder wären irgendwie, ne? Nicht so wie dieser böse Westen, der ja alle wieder nur in seine schlimme cis-heteronormative Hegemonie irgendwie reinzwängen will. Mit Freiheit auch noch. Also ohne, dass man die Leute in die Rolle zwingt, sondern auch Butch-Lesbians das erlaubt, so zu sein, wie sie sind. Also nochmal zum Mitschreiben. Söder ist kein Katholik, er ist protestantischer Christofaschist. BZW bewegt sich seit Beginn seiner Amtszeit immer weiter darauf zu. Dr. Sabrina Mittermeier. Aha, hallo Sabrina. Largely unknown historian at Uni Kassel, Versität. Queer, public and pop culture history, TV, Disney. Editor, IJ Disney Studies. Die hat einen Doktor. Idealist, very bisexual. Die hat einen Doktortitel in Disney-Filme gucken. Nice. Und die erzählt uns jetzt, wo der Faschismus herkommt. Ja, das hier ist leider ein Beispiel für das, was der Chris eben bei Threads positiv hervorgehoben hat, nämlich dass bei Threads der ganze Thread archiviert wird. Hier ist leider nur der eine Tweet archiviert, und wenn wir auf das Original wechseln, dann sehen wir leider, dass der Tweet inzwischen gelöscht worden ist. Es war nämlich noch ein besserer drunter eigentlich, den fand ich eigentlich noch besser, weil sie meinte, sie könne jetzt endlich nachvollziehen, wie Ed Ardent Historian sich in Amerika gefühlt haben, mit den ganzen konservativen Christen. Ja, also Ed Ardent Historian ist, wie heißt sie nochmal? Brockschmidt. Annika, genau, Brockschmidt. Frau Brockschmidt. Die Frau, die nie in Amerika war, aber ganz genau weiß, also inzwischen schon, aber die ganz genau weiß, wie es in Amerika läuft, weil sie hier Bücher drüber gelesen hat. Ja, und Söder ist kein Katholik, er ist ein protestantischer Christofaschist. Was muss man sich eigentlich, ich meine, der Herr Höcke hat es ja schriftlich, dass man ihn so nennen darf, aber wenn ich der Herr Söder wäre, würde ich der Frau Sabrina Mittermeier mal einen Brief schreiben, muss ich also, ganz ehrlich sagen, weil irgendwo hört es auch auf. Er hat ja fast noch das Wort Södolf gefehlt, also dann wäre es noch perfekt. Also. Das ist dann in Anlehnung an islamistisch oder so wie christistisch oder so, ja? Christofaschist. Packt der Sachen ein wie den Reichstag und malt ein Hakenkreuz drauf oder was? Das ist für mich dann Christofaschist. Ja, das ist doch bei dem jemand, der sich auf die christliche Lehre bezieht, ja, der steht dem Faschismus liberal gegenüber, Sabrina. Ja, naja, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also, dafür gab es ja auch genug Leute, die da. Ja, und aber auch Katholen und so und Protestanten und Martin Luther Zitate solche hier bringen, also hat er dieses ganze Buch geschrieben von aber die Nazis haben sich so nicht umsonst von der Kirche wegbewegt, naja, weil sie wussten, dass das nicht kompatibel ist mit den Grundregeln dieser Kirche. Ja, genau. Wo haben die sich denn da wegbewegt? Na, die haben ja schon versucht, die Kirche zu entmachten. Haben gleich geschaltet. Ja, wo haben wir denn, den Religionsunterricht, wo haben wir den denn wieder eingeführt? Hä? Nach dem Weimar. Ja gut, die Nazis hatten nicht so viel Zeit, um ihre Pläne zu vervollständigen, weißt du? Nee, aber sorry, da kommen wir nicht beieinander. Am Ende, glaube ich, hätte da entweder eine nationalsozialistische Kirche gestanden, so eine Art Nazi-Protestantismus. Oder, ich meine, die haben einfach Leute, die ihnen nicht gepasst haben, aus den Kirchen auch in die KZs gesteckt. Ja, die das Leute, haben sie die gemacht. Eben ja. Halt die Sachen von Christus, die Sachen von Christus halt so genommen haben, wie es halt auch in ihrem Buch steht und nicht die sich angepasst haben. Ja, die das zufällig haben. Dann so gesehen haben, ja. Weil, Also die Nazis sehe ich nun wirklich nicht als Christofaschisten, wirklich nicht. Naja, das Ding ist halt, dass dieser Faschismusbegriff bei denen ja komplett willkürlich ist. Ich finde irgendwas falsch und dreifach über Bande und alles ist eine slippery slope in Faschismus, das kennen wir ja von diesen Leuten. Sabrina ist eine Faschistin, 1:1, ganz klar, das kann ich aus ihrem Posting rauslesen. Und ich meine, also, dieses Kirchending, es ist halt in Deutschland, bei jeder Schweinerei ist die Kirche mit dabei. Bei jeder Schweinerei. Und das ist ja heutzutage auch schon wieder so, Ja, heutzutage machen sie halt einen Gender-Kram und so. Und früher haben sie halt den Geburtstag von Hitler da irgendwie gefeiert in der Kirche und lauter so ein Kram. Ja, und dass da einzelne Leute nicht mitgespielt haben, ist auch richtig. Aber die Institution und auch hinterher noch mit der katholischen Kirche und der Rattenlinie und diesem ganzen Zeug. Also, die Institution hat da volle Elle mitgemacht. Ja, Ja, aber aber es ist halt desto mehr. Antikommunismus. Das war halt der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nein, und auch Ja, genau. Judenhass. Judenhass ist auch christlich begründet. Also, sorry. Ja, es gibt natürlich auch christlich begründeten Judenhass, Das aber war ich glaube, entscheidend. Das war zum entscheidend. Wenn Beispiel das nicht gerade so so gewesen wäre, Sachen dann wäre das auch nicht zutreffend. wie die Rattenlinie ist eindeutig eher dem Antikommunismus zuzuordnen, meiner Meinung nach. Aber ja, kannst du sehen, wie du willst. Ist ja, muss man ja auch nicht gleicher Meinung drüber sein. Naja, also ich bin schon der Meinung, dass alleine die Tatsache, dass Martin Luther dieses Buch geschrieben hat von den Juden und ihren Lügen und mal abgesehen von der Auslöschung so ziemlich alles da drin schon propagiert hat, was die Nazis dann hinterher gemacht haben. Nur des Protestanten Ketzer sind. Ja. Ich Ja. meine, darüber sind wir uns alle einig. Nee. Sorry. Und aber auch das Lustige ist ja, dass das, was sie kritisieren, diese Geschichte, dass sie jetzt im Endeffekt gesagt haben, dass das Kreuz quasi gar kein christliches Symbol ist. Weil das, es geht ja hier um dieses Urteil jetzt wegen den Kreuzen an den bayerischen öffentlichen Gebäuden. Und das ist ja auch lächerlich. Also es ist ja auch schon wieder so eine richtig deutsche Posse. Jetzt irgendwie zu behaupten, das wäre kein christliches Symbol. Also sorry. Also dieses Ganze, was der hier Mr. Leitkultur Friedrich Merz hier irgendwie meint, was irgendwie christlich sein soll, irgendwelche Weihnachtsbäume oder so, das ist alles heidnisches Zeug, was es vorher schon gegeben hat. Das ist kein christliches Ich würde das Symbol. jetzt nicht unbedingt als nur Christ, also Merz hat das ja auch schon eher so ein bisschen auf so eine deutsche Ebene gehoben, oder? So nach dem Motto, das ist halt hier Tradition und deswegen machen wir das so. Und ich finde, ab und zu können wir ruhig deutlicher sagen, das ist hier halt Tradition und deswegen machen wir das so. Und es ist uns auch Ja, egal, ob das aber die das haben die Gefühle von Leute ja so irgendjemandem verstanden treffen. und ich kann mich jetzt an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern. Aber der Grund, Müsste warum ich es auch ja noch so mal eine gucken. Opposition gibt, ist ja gerade, dass man irgendwie meint, aber Christentum ist, aber nicht alles. Und ja, aber ein verdammtes Kreuz, also hier aufgehängtes Menschenopfer, Symbol ist auf jeden Fall nicht unchristlich und irgendwie nur einfach Werte, bla bla bla bla. Also, sorry. Das ist ja auch schon mal totaler Schwachsinn. Ja. Aber die Ja, katholische Kirche erlaubt Diversität geht jetzt noch. Segnung für homosexuelle Paare, hat unser Papst da irgendwie Aber von sich warum? gegeben. Ich meine, es ist Ja, nicht keine böse Ahnung. gegenüber Homosexuellen, aber es passt halt einfach nicht zur Kirche. Es tut mir leid. Ja, und gerade auch, ich verstehe auch nicht, warum Homosexuelle das unbedingt wollen. Also, weil das ist nun mal eine Institution, die ihnen jahrhundertelang absolut feindlich gegenübergestanden hat. Ja, das kann man ja auch wieder unterschiedlich sehen. Auf der anderen Seite ist diese ganze katholische Kirche und dieses ganze Priestertum und so, was waren das wohl alles größtenteils für Leute? Die, Pädophile? naja, nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass Homosexualität bei ganz vielen dafür gesorgt hat, dass sie dann gesagt haben, so, ja, ich brauche ja eh keine Frau oder so und dann bin ich jetzt hier Gottes Diener oder irgendwie so ein Zeug. Ja, das stimmt auch. Na, die Gewänder sind schon irgendwie tuntig, da hast du schon recht. Ja, auf jeden Fall. Hagenräther, Copyright 1988. Also. Der Text mit dem Titel Fiducia supplicantes, Deutsch, das flehende Vertrauen. Da wird jetzt betont, dass dabei eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch darf ein geistlicher Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen. Das ist doch schön. Also wir waren es allen recht, sehe ich hier wieder. Ja. Ich freue mich drauf, wenn der erste Imam das auch in einer Moschee in Deutschland macht, damit wir endlich im nächsten Jahrtausend ankommen. Das wird sicher Ja. gut. Aber es sind nur 900 Jahre, 970. Ungefähr. zwischendrin 30-jähriger Krieg. Und dann wird das schon. Was dabei. Aber es ist fast so, als könnte man mit diesem super tollen Glauben, der ja die klaren Richtlinien vorschreibt, alles so machen, wie man will. Naja, ich meine, um auch wieder den Herrn Rether zu zitieren, dieses Ding, was er gemacht hat damals, als Benedikt der 28. oder was damals die Vorhölle abgeschafft hat. Er hat ja einfach gesagt, es gibt ab jetzt die Vorhölle nicht mehr. Ja, aber der ist ja auch der Vertreter von Gott. Von daher weiß er das doch. Ja, aber hat er einen Schalter gehabt? Hat er ja den Stecker gezogen oder unten den Stöpsel raus? Oder eine wie Eingebung, genau? Dass es das jetzt nicht mehr gibt. Ja, der hat wahrscheinlich ein Minecraft-Modell gebaut und dann sich das nochmal im Detail angeguckt und die Map gelöscht und gesagt, das will ich nicht. Ja, aber auch wenn ich den Herrn Rether heute nicht mehr hören kann, muss ich sagen, dieses Ding über Papst Benedikt ist wirklich eines der größten Satirestücke, die ich je gehört habe. So ein Gesicht kriegt man also, wenn man die Menschen liebt. Ricardo Lang, vielleicht sollte es auch einfach Leitkultur für Politiker sein, Menschen nicht ins Private reinzuquatschen und die Festtage einfach so verbringen zu lassen, wie sie möchten. Das für ist ein Parody-Account. Das ist kein Parody-Account. Oder? Das ist ein Parody-Account. Für mich das ist ja wirklich... Das ist ein fucking Parody-Account. Deutsch, wer an Silvester Dinner for One schaut. Hashtag Merz. Ja gut, sie hat keinen Haken, aber es kann auch daran liegen, dass sie kein Geld dafür bezahlt hat. Also, aber ich weiß es nicht. Ich meine, wie dissonant können kognitive Vorgänge sein? Die Frau vertritt die Partei, die jedem ins Privat reinquatscht, egal ob Feiertag oder nicht. Ja, Sophismus, ne? Ja, an der Stelle ist es jetzt wieder sinnvoll, das so herum zu quatschen und dann wird es halt so herum gequatscht. Sagt doch den Leuten nicht, was sie tun sollen. Sir, ask those people, they don't want the system to interfere in the privacy of their homes. They call them libertarians. Ist die Ricarda Lang vielleicht auch so? Eine gefährliche... Libertär. Ja, wir haben die umgedreht. Die kommt doch hier aus Bernhausen, bei mir aus der Nähe. Also. Ja, so klingt sie auch. Ja. Ich verstehe das nur, dass sie eher möchte, dass nicht rumgequatscht wird. Das heißt, die Sachen müssen einfach durchgesetzt werden. Da kommt keiner rum und quatscht rum. Kommt vorbei und quatscht rum mit dir. Nee, das ist doch auch eine Replik auf den Tannenbaum, oder? Dass der ja, gesagt klar. Hat, für ihn ist Weihnachten nur mit Tannenbaum. Und jetzt sagt sie, nee, die Leute brauchen keinen Tannenbaum, die können das machen, wie sie wollen. Ja, und aber dann sagt ihr uns, es gibt 800 Geschlechter und die Menschen sagen halt, nee, es gibt zwei und bei uns gibt es nur zwei. Und das ist aber, das muss dann sanktioniert werden. Es gibt ja schon mehr Geschlechter, nur sind die halt eigentlich Geisteskrankheiten und aus Vornehmlichkeit und Freundlichkeit benennt man das nicht so. Und eigentlich gibt es nur zwei. Also. Ja, und ich sage jetzt mal einfach, ich habe mir den Podcast nicht angehört. Ich habe mir nur die Zusammenfassung durchgelesen, zu der du runterscrollen kannst. Die ist nur ein paar Sätze lang. Da steht halt dieses Zitat drin, was mich so vom Kopf geschlagen hat. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Sandra Hüller sagt, mit dem Wort heilig habe sie Schwierigkeiten. Wenn einem etwas heilig sei, müsse man es verteidigen. Es liege eine gewisse Gewalt in dem Wort. Damit habe sie als Pazifistin Probleme. Also so verdreht zu sein, muss man sich auch erstmal leisten können. Das kannst du, glaube ich, echt nur, wenn du regelmäßig im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie Aufträge kriegst. Heiliger Krieg, Allahu Akbar, geht doch. Aber, ja, nee. Da liegt doch auch viel Gewalt drin. Hat doch recht, die Frau. Ja, sie hat ja recht damit, aber ja, sie aber ist die Dinge, ist ja die mir heilig sind, Chris, wie Demokratie, Freiheit, Freiheit der Kunst, Freiheit des Worts, die sind mir heilig und ich verteidige sie. Ja, es liegt eine gewisse Gewalt in dem Wort oder so, aber sie will sie denn nichts verteidigen? Ist ihr nichts heilig? Sie als Pazifistin wird einfach nur, dass alle Leute zum Schweigen gebracht. Das ist jetzt, gebracht, wenn, ja. wenn da, ja, aber da haben wir dann, können wir jetzt das Trolley-Ding machen halt, ja? Willst du Gewalt ausüben und den Typen, du könntest dem jetzt einfach die Flasche überziehen, die du in der Hand hast, als er seine AK gerade zusammensteckt? Oder du lässt es halt, weil du Pazifist bist. Und es gibt halt, was weiß ich, 100 Tote oder so, weil dir das Leben nicht heilig war, der anderen Menschen. Ich verstehe die Intention. Wie soll denn das als Lebensentwurf funktionieren? Ständiges Zurückziehen, bis man irgendwie in einer 2 Quadratmeter Einzimmerwohnung steht, weil man die letzte hat man an jemanden gegeben, der das nötiger brauchte oder was? Und da kann man dann wie Bender irgendwie die Nacht verbringen? Oder wo soll das hinführen, wenn man so eine Lebenseinstellung hat? Oder lügt sie sich einfach an? Das frage ich mich eher. Lügt sie sich vielleicht einfach an, was ihren Pazifismus angeht? Ja, das ist ja das übliche Ding. Ne? Also ich meine, das ist ja gerade die Frage, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, wirklich keiner, dann wird es funktionieren. Aber üblicherweise geht ja dann doch irgendwie eine Partei mindestens hin und dann muss die andere Partei auch hingehen, weil ansonsten ist es ja auch nicht gut. Also und dann kannst du dich über... Ja, man hat gewaltlos verloren. Ja, also und es ist dann immer so, ja, hier Militarismus von Amerika, voll blöd und so. Ja, und oder voll richtig und wichtig, aber wenn Militarismus irgendwie von NS vorher nicht gegeben hätte, dann hätte es den anderen auch nicht gebraucht oder so. Ja, aber wie man es halt dreht und wendet, irgendwo ist das halt alles immer richtig, aber es ist auch alles irgendwie falsch, weil das sorgt halt auch, muss dann halt auch wirklich so sein, dass die Leute sich halt in Frieden lassen und so und wie man das ja so kennt, passiert das ja dann halt irgendwo dann aber wieder nicht, weil irgendwelche Dinge ja dann doch wieder wichtiger sind und teilweise sind die dann auch wichtiger, weil die ja so unglaublich heilig sind. Und weil man ja dann vom Fluss bis ans Meer oder was weiß ich nicht, was irgendwie braucht. Ja, aber Mooses zählen ja nicht. Es zählen nur Europäer. Ja, Leute, ich habe wieder was gelernt, nämlich Edeka ist kolonialistisch. Und in diesem Fall jetzt sogar ja, wirklich. Aber es ist wieder so ein schönes Ding von irgendwas war einmal, deswegen ist es immer noch, weil wir im jetzigen Jahr leben und uns nach vorne bewegen müssen. Und hier gibt es also einen linken Politiker im Abgeordnetenhaus von Berlin und in organisierter Manier räumen Asylbewerber in Regensburg einen Edeka-Laden aus. Ein linken Politiker aus Berlin feiert das und heißt den Diebstahl gut. Die Verbrecher würden sich lediglich das zurückholen, was ihnen zusteht, sagt der linken Politiker. Und er heißt es halt gut und es steht ihnen zu, weil Edeka irgendwie bedeutet, wo stand das hier? Einkaufsgenossenschaft der Kolonialhändler. Genau. Kolonialwarenhändler. Warenhändler, ja. Ja, und Kolonialismus, don't you know? Und deswegen können jetzt die Kolonialisierten einfach für umsonst einkaufen, weil Gründe. Lois heißt ja kolonial. Weißt du, ich würde gern vielleicht mit ein paar Leuten, die in der DDR schlechte Erfahrungen gemacht haben, gerne mal bei dem Mann vorbeigehen. Ich glaube, da steht und dann nehmen die sich einfach die wichtigsten Sachen mit aus seiner Wohnung, die sie gebrauchen können. Fernseher, Waschmaschine, Herd, was ja, die Leute, hier. Die in der DDR Unrecht... Ob Deutsche dann auch das Eigentum seiner Partei ja. mit einem SED ausräumen dürften, fragt an deinen Nutzer. Ja. Eben, also... Immerhin habt ihr diesen Leuten ja genug Geld geklaut. Nee, und ich finde, also diese... Da auch so zu tun, als würde das Edeka treffen. Edeka ist ja wirklich nur das Schild, was oben drüber steht. Jeder Edeka-Laden gehört einer Person oder ja, einer eben. Firma, die halt überhaupt ja, nichts mit der Vergangenheit zu tun haben. Aber du bist Mitglied der Nachfolgepartei der SED. Ja? Also das, wer hat hier eher verdient, sein privates Vermögen von irgendwelchen Leuten abgeräumt zu bekommen, die mit jemandem Beef hatten, der schon lange tot ist? Tja, ich weiß, wie wir das umframen müssen, damit es ankommt bei den Leuten. Wir müssen sagen, pass auf, alles, was man diesen Leuten klaut, das verdienen sie nicht mehr und dann bezahlen sie darauf keine Steuern. Und deswegen ist es Steuerhinterziehung. So. Jetzt sei mal dagegen, Linker. Der Scheiß der Hund drauf bringt eine interessante Frage auf im Chat. Wie ist das mit Leibeigenschaft? Dürfen wir bei Adligen vorbeigehen und die Schlösser leer machen? Dürfen wir da alles einsammeln und ja, müssen wir noch mal einen Don bis fragen. Die nichts mehr haben? Bei den Habsburgs und bei den, was weiß ich hier, Schloss Braunfels, glaube ich, wohnt noch ein Adliger hier. Und Schloss Solms, da wohnt auch hier der FDP-Solms. Bei dem könnte man auch alles leer machen. Die Vorfahren haben uns ausgebeutet, tut uns leid. Ja. Also, wo kommen wir hin, wenn wir so aufrechnen? Jaha, Frankreich, erinnert ihr euch an Napoleon? Wir nehmen jetzt mal den Eiffelturm mit. Ja, genau. Und dann bist du wieder in Deutschland, wenn du aus Frankreich zurückkommst, dann kriegst du eine Weihnachtskarte von Lisa Paus, MdB. Ich wünsche erholsame Feiertage und fröhliche Weihnachten, Baumgeschenk, Schneeflocke. Und darunter ist eine Illustration, die Leute, die uns nur hören, Gott sei Dank nicht sehen können. Schätzt euch glücklich. Es ist die übliche grüne Illustration. Erinnert mich schwer an diese Berlin 2025 Vision, die wir letztens schon mal hatten. Also wir sehen hier eine Gruppe von Menschen zentriert um einen aus, weiß ich nicht, so Blöcken gebauten Weihnachtsbaum. Auf den Blöcken stehen verschiedene Schlagworte. Die Basis des Weihnachtsbaums wird von einem Block gebildet, auf dem Demokratie steht. Und da ist das einzig Positive an dem Bild, nämlich die Katze darunter. Dann haben wir auf einem Block steht Frieden. Die Katze kratzt dann sich ihre Krallen an der Demokratie. Das sind wir, das sind wir, die sich uns an der Demokratie reiben, wie sie im Moment ist. Das sind die Weltraumer. Dann steht auf einem der Teile steht selbstbestimmt Leben, auf dem anderen steht Gleichberechtigung oder Chancengerechtigkeit und daneben ist noch eins, das heißt lebenswerte Zukunft. Ich verstehe aber nicht genau, wo das hingehört oder wo die anderen Teile, die noch rumliegen, hingehören, weil irgendwie sieht der Baum fertig aus, wenn er so zusammengesteckt ist, aber es liegen noch Teile rum, vielleicht haben sie die Anleitung nicht richtig gelesen oder er ist von IKEA oder so. Um diesen Baum gruppiert sind eine Gruppe von Menschen, also rechts ein Mensch im Rollstuhl, dahinter einer mit einer Mütze auf, eine Frau, die wahrscheinlich ein Kopftuch trägt, natürlich, eine weiße Frau mit einem schwarzen Baby, wie soll es auch anders sein, die setzen den Stein für die Chancengerechtigkeit ein, dann sind Kinder und sogar ein alter weißer Mann, aber der hat eine, hier so ein Käppi auf, ist wahrscheinlich ein jüdischer Mitbürger. Eine Frau mit blauen Haaren darf in Berlin natürlich auch nicht fehlen. Noch eine schwarze Frau mit lustigen Haaren, die man nicht fragen darf, wo sie herkommt. Und im Hintergrund hängt eine Person gerade zu den ganzen Weihnachtskugeln und Geschenken, die da an der Leine hängen, hängt eine von diesen Queerfahnen dran mit dem Winkel. Und jetzt, was ist denn jetzt dieses... Und im Kreis. Das was steht ist denn der für, Kreis? Das steht für Genderfaschismus. Also. Nee, Intergeschlechtlichkeit. Nee, Genderfaschismus. Und ganz links steht dann auch noch ein echter Berliner, so ein Hipster mit dem Rotweinglas. Das Beste finde ich ja eigentlich der Stern, der über allem thront. Oh, den habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Schade. Ja, Chris, bitte. Auf dem Stern steht Vielfalt. Genau, das ist der Stern von Bethlehem, wie Quassel sagen würde. Ich wünsche erholsame Feiertage, schreibt erholsam. Ja. Können wir uns wieder von diesem ganzen Patriarchat hier erholen, oder wie? Die Natascha Wills macht das mit dem Auftrag. Verdient man schon gut bei den Grünen. Ja, und die Lisa Paus, die hilft ja auch der Person of Color, die Chancengleichheit in den Meinst du, das Raum ist die Lisa vielleicht? Ja, sogar, das ist die Lisa, ja, mit Sicherheit. Das ist ja wohl die Lisa. Der X-Ray hat sehr treffend bemerkt, dass die Frau mit dem blauen Haaren einen Stein hat, auf dem nichts draufsteht. Also wie immer tragen die Wokies nichts zur Gesellschaft bei. Stimmt, der Baron von Abstand fragt nach dem Merkel-Ego. Vielleicht sind die restlichen Teile dazu, um die Poller zu bauen, damit die Laster nicht über den Baum fahren. Das könnte natürlich sein. Ja. Und ich sehe eigentlich gar keinen Platz für die lebenswerte Zukunft. Wo soll die denn noch hin? Auch dieses Kunstwerk habt ihr übrigens bezahlt. Mit euren Steuergeldern. Nur mal ja, so. Keine Ahnung, vielleicht hat die Natascha das ja auch pro bono gemacht, will ich jetzt sagen. Meinst du nicht, dass die Grünen das in irgendeiner Form aus irgendeinem Topf bezahlt haben? Ich bin naja, oder die Natascha hat es gemacht wegen Exposure oder weil sie Gläubige ist oder so. Weil sie auch in der Kirche von der Lisa ist. Kann ja sein. Aber ich finde es eigentlich echt am besten, Also mir dass fehlen da die Nutella auf die dem Tisch. lebenswerte Zukunft eigentlich in dem Baum ja an keiner Stelle mehr. Wo soll die noch hin? Die lebenswerte Zukunft. Ich sehe da keinen Platz. Das ist die Beyond der Vielfalt. Ja, das ist wieder Oder so ein nicht? Low-Effort-Kunstwerk, weißt du? Das ist Nicht, wir auch machen uns keine jedenfalls Konzeption ein oder was zusammenpasst. Hauptsache, es steht alles irgendwie. Man hätte lebenswerte Zukunft auch auf das Ding von der Blauhaarigen schreiben können. Und da unten einen Hund hinmachen oder so. Aber nein, dann hatte man das schon gemacht. Und das nochmal ändern. Ich arbeite schon eine halbe Stunde an dem Bild. Uff. Boah, die Katholiken haben Bomben versteckt oder was im Kölner Dom. Unter dem Kölner Dom. Da sollen die ein ganzes Tunnelnetzwerk haben. War da schon drin. Ja, aber das ist jetzt auch nichts mehr Neues. Also, dass die Islamisten da irgendwie unsere heiligsten Bauten beschießen wollen und Bombenanschläge machen wollen. Das wäre ja sogar eigentlich eher eine Meldung wert, wenn die das nicht planen. Dann wird es denen nämlich nicht gut gehen, weil dann können die ihr Freizeithobby nicht mehr nachgehen, was ihm am liebsten liegt. Okay. Der Also keine Ahnung. Dominik zeigt sich selber als Dom über die Anschlagspläne auf andere Dome besorgt. Oh. Ne? Ich finde das auch gefährlich. Nee, ich meine, muss das erst passieren, ist halt die Frage, bevor. Ich habe das Ja, dumme muss es. Gefühl, wir brauchen auch hier so ein, irgendwie, irgendwann so ein Fanal, wo jemand halt irgendwie den Westflügel vom Kölner Dom in Schutt und Asche legt, bevor irgendjemand versteht, was für eine Scheiße wir uns hier eingehandelt. Wir bekommen hier Dagescha locker hält auch das für noch. einen Silvesterscherz oder was, ja? Was Hey. sagst du? Also. Dagescha hält das für einen Silvesterscherz oder was, ja? Nee, nee, nee, nee. Das ist ein ziemlich kritischer. Die haben mehrere Festnahmen und sowas. Also, das waren, glaube ich, mal wieder ausländische Dienste, ohne die wir ja nichts Ja. mitkriegen würden. Ja, wie mit dem Weihnachtsmarkt in Hannover und diesem ganzen Zeug, habe ich schon das Gefühl, dass es dieses Jahr auf jeden Fall mehr geworden ist. Ja, definitiv. Ich meine, Also. wir hatten ja auch schon einen Anschlag am Breitscheidplatz, der sich ja jetzt auch wieder gejährt hat. Und klar, insofern ist sowas ja auch schon passiert, aber dieses Jahr habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass was die Warnung angeht und die Verhinderung von dem Zeug, dass es schon nochmal wieder zugenommen hat. Und ja, die Art und Weise, wie das halt runtergespielt wird, dass solche Sachen Gefahrenhinweis für Silvester, Polizei suchen können, oder könnte man jetzt auch schon wieder denken, die suchen da nach Spürhunden, nach dieser Inzel-Ideologie oder so, die ja wieder Frauen begrapscht oder was? Oder Aber was machen die die da? Nancy hat ja auch schon gesagt, sie hat Befürchtungen, dass es zu Silvester wieder zu Ausschreitungen kommt und dass es im Spannungsbild mit dem Nahen Osten sogar schlimmer werden kann. Frage ich mich auch, Ja. ja, und du hast jetzt ein Jahr Zeit gehabt. Ja, und Warum da war ist das ja auch nichts in passiert, Verbindung, da war Nancy? das ja auch in Verbindung mit einem religiösen Feiertag. Ich finde einfach nur, warum passiert nichts? Warum, also ich meine. Werden wir sehen, wenn die da auf einmal in Berlin an Silvester irgendwie mit 13 Einsatzhundertschaften sind und jeden platt machen, der irgendwie da Krawall macht. Okay, dann will ich nichts gesagt haben, aber ich fürchte, es wird wieder so laufen, dass halt Sachen in Schutt und Asche liegen, Autos angezündet werden, was weiß ich, Raketen in Häuser fliegen und am Ende wird es wieder keiner gewesen sein. Ich meine, von den letzten Leuten, die sie da alle irgendwie hops genommen haben an dem Abend, ist einer vor Gericht gekommen von Wow. 180 oder so. Wow. Das ist ein Ja, aber wenn Witz dann was alles. passiert, dann werden sie doch nach so einer Vorbereitung fragen, sozusagen, was denn gemacht wurde in Vorbereitung, weil man ja doch auch entsprechende Meldungen rausgegeben hat, dass da Sachen unterwegs sind und die Gefahr angeblich erkannt wurde, warum hat man nichts gemacht oder so. Ich denke schon, die werden ja was machen, aber ob das ausreicht, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Naja, das Ding ist halt, dass der Unterstützerkreis, die das Wohlwollen sieht, dass der immer größer wächst und dass wir halt irgendwann mal nichts mehr dagegen machen können. Also darauf läuft es hinaus, weil du einfach zu viele Leute hast, die den Sicherheitsapparat stilllegen können. Ja, Ja, aber wir können ja jetzt auch schon nichts machen. dann ist das ist mindestens fahrlässig Also und gehört vor Gericht. wir konnten 2016 schon nichts machen. Das war ja auch schon Überforderung. Ja. Und wir konnten am Breitscheidplatz nichts machen. Das hat keiner gesehen. Diese Sachen hat man jetzt gesehen, aber das kann ja auch wieder sein, dass da jetzt, also werden wir jetzt die nächsten Tage erfahren, ob da noch Sachen waren, die wir nicht gesehen haben. Und der Witz ist ja, wir, das wird ja immer wieder thematisiert, wir bauen diese Legos auf und wir haben hier so richtig komische Dinger, sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film mit scharfen Kanten und so einem aufklappbaren Abweiser. Und so. Das machen wir, aber wir können nicht unsere Grenzen schützen. Ne? Mhm. Wir können nicht vernünftig nachgucken, wer hier reinkommt und so. Nein, wir müssen fucking Abwehrsperren um unsere Weihnachtsmärkte errichten. Na gut, aber das hat ja jetzt auch zugenommen und deswegen haben wir jetzt auch ja direkt schon von diesem, wo es hieß, das macht ja eh keinen Unterschied. Seitdem sie das jetzt machen, haben sie ja schon etliche Leute da dran gehindert, hier wieder einzureisen. Und alle möglichen Gesuchten gefunden dieses, und so. Dieses Ding mit dem, dieser Augenwischereigesetz, was sie jetzt die Woche da hatten, mit dem Außengrenzenverfahren. Das betrifft ja nur die, die eine Anerkennungsquote von unter 20% haben. Kein Syrer, kein Afghane, kein Iraker, kein Eritreer wird davon betroffen sein. Ja, aber die lachen uns doch aus. Die kacken uns ins Gesicht und sagen, guck mal, Vanille. Die hören einen Scheißdreck auf was die Bevölkerung will. Ein Scheißdreck. Und dann lassen sie sich in den Medien noch feiern für ein verschärftes Einwanderungsgesetz, was in Zukunft jedem, der abgeschoben werden soll, einen von uns bezahlten Anwalt stellt. Ja. Ich glaube, ich kotze. Ja, aber der die verarschen Staat. Uns. Und diese Regierung regiert gegen die Bevölkerung. Die regiert nicht für die Bevölkerung, wie es sein sollte. Das sind unsere fucking Angestellten. Wir bezahlen die, damit die unser Staatswesen verwalten. Wir bezahlen die nicht dafür, dass sie den Willen der Bevölkerung missachten. Das muss denen im neuen Jahr klargemacht werden. Das wird doch nicht besser. Die verarschen uns doch nur. Darf ich dann doch mal von der Aafenstation eine Rakete auf Berlin schicken? Nein. Nur eine. Wir haben unterschrieben, dass wir Berlin nicht terminieren, bevor nicht die Kunstschätze Frankfurt terminiert wurde. Hannover. War das keine Lösung? Tja. Wir haben Berlin verglasen, das wäre doch schön. Dom diese Interne, Regierung muss weg. Punkt. Anders, vorher wird sich hier gar nichts bewegen und auch dann wird es sehr traurig werden. Also. Ja, es ist irgendwie zu viel Dilettantismus dabei. Ja, nicht nur, dass sie das wollen oder so, sondern es ist auch wirklich doof gemacht. Und das hört man ja auch immer wieder raus. Dass man vor allen Dingen wollen die nichts wahrhaben. Ja, das auch. Ein IS-Ableger war sogar Sarah Riffler, nur mal so, zur Terrorgruppe, die hinter Anschlagsplänen Kölner Dom stecken soll. Der IS-Ableger ISPK nutzt vor allem Flüchtlingswelle 2022, um sich nach Europa zu schleusen, unter anderem über Ukraine, dann Polen nach Deutschland. Zu der Zeit sah Nancy Faeser keinen Kontrollverlust. Ja, das ist aber mal wieder klasse. Und schade, dass es wieder ein IS-Ding ist. Er hat mal wieder Lust auf eher so ein Al-Qaida-Ding. Also, es ist selber. Ja, ich finde irgendwie, IS war jetzt, die Marke haben sie jetzt öfters benutzt. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Erfindung. Tomato, mit einer anderen Marke. Tomato, Potato, Potato. Genau. Wie wär's mit dem Iran? Ja. Oh ja, der Iran. Der geplante Anschlag auf eine Synagoge im November 2022 in Bochum geht laut dem OLG Düsseldorf auf eine staatliche iranische Stelle zurück. Wir haben deshalb den iranischen Geschäftsträger ins Auswärtige Amt einbestellt. Okay, Staatsterror, auch mal wieder nicht schlecht. Und gegen die Juden, super. Da weiß der Iraner halt auch, welcher Knöpfe er drücken muss, dass dem Deutschen die Hutschnur durchbrennt. Absolut. Weil das mit den Juden, das wollen wir mittlerweile anders machen. Wir haben da Sachen gelernt und so, geschichtlich gesehen. Dass der Iraner die noch als Hauptfeind sieht, okay, ja, das darf er halt auch. Aber, nee, darf er eigentlich nicht, aber ist halt Iraner. Aber cool, direkt von staatlichen Stellen Anschlagspläne. Klasse. Klasse. Ja, die New York Times hat sich hier nochmal mit der Präsidentin von Harvard beschäftigt, die ja jetzt unter Korruptionsverdacht steht, wo eigentlich jede Woche immer nur neue Vorwürfe hervorkommen. Ja, nicht Korruption, Quatsch, hier Plagiate soll sie gemacht haben. Ja, ganz super, ne? Frauen in Führungspositionen sind die beste Idee aller Zeiten. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass alles super läuft und weil das sind perfekte Menschen, die nichts falsch machen und ihre Institutionen werden plötzlich alle richtig empathisch und nur noch für die Armen und Unterdrückten, die werden dann endlich befreit und so. Es ist nicht so, dass es da mal jemanden braucht, der auf den Tisch schaut und sagt, nein, ihr seid jetzt so weit gegangen, ihr terrorisiert hier irgendwie die Leute, macht die fertig und das dulde ich hier nicht. Also Schnauze halten oder so. Am traurigsten fand ich eigentlich die Tweets auch von Leuten, die gesagt haben, wie soll ich denn jetzt meinen Studenten irgendwie noch sagen, dass sie nicht plagiieren sollen hier. Also von Harvard-Dozenten. Mhm. Was soll ich denn machen? Ja. Ich kann die hat ja auch selber da studiert, ne? Also die Dings. Ja. People of Color, wir müssen sie fördern und selbst wenn sie selber nichts machen und so, sind sie ja trotzdem noch förderbedürftig, weil die anderen betrügen ja bestimmt auch. Na, alle. So. Die haben das ja eh auch alle nicht verdient und von daher, wenn die es jetzt nicht verdient haben, ist es ja überhaupt nichts Besonderes. Wie lange hat sie da gearbeitet, dass das nicht aufgefallen ist? Wie lange hat das gedauert, bis das jetzt aufgefallen ist, ungefähr? Weiß ich nicht. Aber die hat ja auch schon studiert. Das geht ja sogar schon über die Sachen, die sie zu ihrer Studienzeit da gemacht hat. Präsidentin macht da glaube ich nicht mehr viel. Ein wissenschaftlicher Arbeiter. Hier, der Schinski spricht gerade noch an. Sie haben das ja jetzt irgendwie in manchen Publikationen haben sie ja das Wording Word Duplication benutzt, um Plagiarism vermeiden zu können. Okay. Word Duplication fand ich auch sehr unterhaltsam. Danke für den Hinweis nochmal, Schinski. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich auch irre. Ach ja, ich habe als Junge habe ich immer gern die rote Zora geguckt. Aber irgendwann später hat der Name dann so eine komische Assoziation bekommen. Berlin. Wegen Terrorverherrlichung Razzien an 8 Orten bei Frauenrechtsorganisationen. Aha. Big Vagina schlägt wieder zu. Das ist auch schon ein bisschen komischer Überschrift, weil es geht weiter mit die feministische Gruppe. Und was hat jetzt Feminismus und Frauenrecht zu tun? Ich sehe da keinen Zusammenhang, aber gut. Ich auch nicht. Andere Leute schon. Und naja. Jetzt kam der Staatsschutz vorbei, ja. Schütze uns Staat vor den Frauenrechten. Aber die Leute, die gegen Feminismus sind, sind auf jeden Fall die Bösen. Ja, immer. Grundsätzlich, kategorisch. Wir sind alle Inzels. Ja, die haben ja auch an der Fakir-Universität hier den Hörsaal besetzt. Waren damit dabei. Ja, ich glaube, das war das, was im Endeffekt die Durchsuchung ausgelöst hat. Ja, also auch Social Media Postings mit Hamas. In dem Moment. Also, ja, ich meine das Thema halt, ja, dass sie da so eingestiegen sind, voll auf Hamas-Seite. Keine Befreiung der Frau ohne die Befreiung Palästinas. Ja, total. Willkommen im Intersektionalismus. Ja, dann im nächsten Absatz kommt ja das Feigenblatt dann. Die islamistische Hamas habe jedoch kein Interesse daran, das Patriarchat zu zerschlagen. Deswegen sei es umso wichtiger, fortschrittliche Kräfte wie die säkuläre PFLP zu stärken. Ich krieg so leichte Monty Python-Vibes. Ja, ja. Warum sehen die als säkular an? Weil die kommunistisch ist. Und da wären wir dann wieder bei der Rattenlinie wahrscheinlich. Ja, genau. Das sind die Leute, die die RAF trainiert haben im Endeffekt. Ja, genau. Aha. Muss man sich halt auch nochmal überlegen. Und dann Anita Sarkeesian, Siedlerkolonialismus. Ja. Wo tut es weh? Überall, überall, überall. Plötzlich ausgebürgert. Die Autorin Kübra Gemüscher über die Lage der Muslime in Deutschland nach den Anschlägen vom 7. Oktober. Oh, scheiße. Plötzlich ausgebürgert. Reaktio, Kybra. So einfach ist es. Und jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr von dir hören. Ich meine, bei der Kybra saß ich ja auch schon mal im Publikum drin, als sie ihren organisierte Liebe-Beitrag gemacht hat, der mich halt auch einfach an NS-Reden erinnert hat, in denen es um nichts ging, außer wir sind stolz und stark und das ist unser Feind. Also, ja. Wo ich halt keinen Unterschied habe feststellen können. Und so ähnlich läuft es jetzt hier auch wieder. Also der Tenor von diesem ganzen Ding ist, ich und meine muslimischen Freunde, ich und meine israelischen Freunde, ich und meine BIPOC-Freunde, ich und meine, ja, ich und meine ganze Welt außer natürlich die westlichen Leute. Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Na? Wir sind uns ja alle einig, dass wir ja so leiden. Gibt uns Macht und bekämpft uns bitte nicht. Weil wir wollen Frieden. Und sein. Wir wollen Menschenwürde. Ich muss mal gucken, wie oft kommt der vor? Wie oft kommt Würde hier drin vor? Ich such mal. Ja, die hat ihre Hausaufgaben gemacht. Die kennt das Zauberwort, mit dem man Deutsche verwirren kann. Man sagt einfach nur Würde. Okay, dreimal, ja. Und, kam mir vor wie mehr. Und dann erscheint ein Deutscher. Genau. Im Schlafzimmer. Ja, ich erinnere daran, dass ja auch Würde auch in der Kairo-Erklärung der Menschenrechte drin steht. Ne? Da reden wir ja auch Würde. Und wo kam die Würde daher bei der Kairo-Erklärung der Menschenrechte? Aus der Scharia. Genau, korrekt. Aus dem Islam auf jeden Fall. Aus dem also in dem ersten Satz von diesen Kairo-Erklärungen ist ja die Würde halt ist ja definiert. Und der erste Satz heißt, ich würde dir raten, zum Islam überzutreten. Ja. Das ist die islamische Menschenrechte. Ja. Ich würde dir das raten, weil sonst Kopf hat. Ja, also das ist ja auch schon wieder so ein Stück von wir reden in Betroffenheit und beschweren uns über die Welt, um wie schlimm sie ist, aber wir sehen noch einen Funken letzter Hoffnung und dann gleiten wir so ganz langsam, gleiten wir dann ab von den Dingen, die passieren in viele trauen sich nicht, Fälle von antimuslimischem Rassismus zu melden. Ja, Täter-Opfer, okay. Also im Internet würden die Leute unter den Artikel sicherlich nicht Würde drunter schreiben. Ich spreche dieser Tage mit vielen Menschen, die sich gedemütigt fühlen. Imame, Engagierte, die sich seit langem in ihren Gemeinden für Demokratie, Dialog und Menschenrechte einsetzen, gegen Radikalisierung, Hass und Antisemitismus. Nun stehen sie unter Generalverdacht, erhalten rassistische Drohungen, stehen vor beschmierten Wänden und haben Angst, über ihre Ängste zu sprechen. Fuck, die beschmierten Wände in Berlin oder was? Ja, wahrscheinlich haben die dann Davidstern dran gemalt. Einer echt? Warnt. Viele sind verunsichert, haben das Gefühl, dass schon der Ruf nach Frieden böswillig interpretiert wird. Aktion, man hat große Angst, in der Kommunikation zu machen. So schweigen viele. Ja, schweig doch mal. Halt doch deine dämliche Fresse. Wie wär's denn damit? Man verbisst doch trotzdem so ein bisschen die Abgrenzung der Muslime dann zu solchen Sachen, oder? Wo sind sie denn, also, die Muslime, die zu Zehntausenden auf die Straße gehen und sagen, Hamas muss weg, das ist nicht der Islam, lass die Geiseln frei, wo sind sie denn? Ja, das ist doch das, was sie hier kritisiert. Sie sagt ja quasi, ja, die Leute stellen sich ja dann hin und sagen, es sterben Leute in Gaza. Und die Leute sagen ihnen, da habt ihr einen Arsch offen, dass ihr euch jetzt darauf konzentriert? So, meint ihr, das wäre grundlos oder was? Und dann sagt Kybra, oh, ist es nicht schlimm? Die Leute schweigen jetzt, die sagen nicht mehr, hier die bösen Zionisten hauen uns allen die Köpfe ab. Trauen sich nicht, Räume zum Austausch anzubieten. Wer hat denn in Berlin am 7. Oktober Süßigkeiten verteilt, Kybra? Waren das Marsmenschen oder Nazis? Nee, das waren Linksextreme. Wer war das denn? Frag mal Jan Böhmermann. Das waren Marxisten. Ja, das waren Jan Böhmermann. Es gibt keinen muslimischen Antisemitismus, mhm. Böhmermann. Dass dieser Clown überhaupt noch irgendwo auftritt, ey. Das sind ja auch alles Freunde von Kybra, ne? Die nimmt die ja immer als ihr Schutzschild. In der Meritokratie wäre der Böhmermann, würde der auf so einer, in so einer klassischen Bühne irgendwo in der Provinz auf seinen Stand-up machen und drei Leute würden dabei Bier trinken und zwei spielen Dart und einer Flipper. Und niemand hört ihm zu. Nur weil er diese fucking Plattform hat, kann er seinen Scheißdreck seinen unfundierten Scheiß. Ich meine, es gibt keinen muslimischen Antisemitismus. Hat er die Bilder nicht gesehen? Hat er nicht gehört, was die Leute gerufen haben auf den Demos? Ist der... Doch. Das ist so ein übler Demagoge. In dem Fall führen Witze vielleicht irgendwann zu Genozid. Vielleicht müssen wir Weißband irgendwann recht geben. Dadurch hat man den Raum den Radikalen überlassen. Ja, wir sind schuld. Wir sind schuld, weil wir unsere Muslime nicht genug lieben. Deswegen haben wir die Radikalen gebaut. Wisst ihr Bescheid? Na, wenn die Muslime so viel Aufmerksamkeit benötigen, um nicht radikal zu werden, weiß ich gar nicht, ob ich sie so gerne hier haben möchte. Also wenn wir sie falsch lieben und die radikalen Kräfte nur wachsen, weil wir die Fehler machen und nicht die, ja, die Fehler machen. Aber das ist doch der Grund, warum es Islamismus gibt, weil wir sie nicht lieb genug haben. Ach so. Da bin ich wieder schuld. Das tut mir leid. Einige haben noch Hoffnung. Andere haben aufgegeben. Oh, so viele meiner Freunde, Sternchen innen, sprechen von Auswandern. Ja, bitte. Mach. Bitte. Kein Problem. Tschetschinski schreibt an mein... An meiner Hochschule haben wir einen Schaukasten des hauseigenen Awareness-Teams, das das Buch dieser sympathischen Frau empfiehlt. Ja, das hängt in Aushängekästen an deutschen Universitäten. Ja, das wurde doch schon in diesem NRW-Abitur was, glaube ich, haben die das dann angenommen. Ja. Insbesondere, wenn sie muslimisch sind oder so gelesen werden. In anderen Texten würde von ihnen als händeringend gesuchten Fachkräften die Rede sein. Manager, Sternchen, innen. Ingenieur, Sternchen, innen. IT, Fachkräfte, Sternchen, außen. Chirurg, Sternchen, in der Mitte. Was? Anwalt, Sternchen, Islamo, hier legalistische Islamisten oder wie? Und jetzt packen sie ihre Koffer. Ja, bitte packt eure Koffer. Weil sie und ihre Kinder sich in diesem Land unsicher fühlen. Ich glaube es ja einfach gar nicht. Wenn das jemand äußert, der hier indigen ist, ist er ein Nazi, ne? Wenn er sagt, ich fühle für mich und meine Kinder eine schwindende Sicherheit in diesem Land. Das antimuslimische Rassismus. Gott. Ich, wir, meine Gruppe, meine sind, ist die beste. Nutzen Sie nicht nur Ihre Logik, sondern auch Ihre Gefühle. Ja, eben nicht, in so einem Fall nicht. Es geht aber nicht. Dann könnte es nämlich mit 40 die Muslime angegriffen werden von uns oder so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also was soll das? Wovor haben die denn jetzt wirklich Angst? Und auf der anderen Seite muss man sagen, werden Deutsche von Muslimen angegriffen? Ja. Immer wieder. Wer hat denn Grund, um Angst zu haben? Wer hat denn Grund, Kübra? Wie wäre es, wenn du mal in den Spiegel guckst und diese Frage beantwortest. Ja, aber kennt ihr denn nicht die ganzen Attentatspläne auf Zuckerfeste, die wir ja regelmäßig aufdecken? Ja, wenn wir die ausländischen Dienste nicht hätten, die dann immer wieder Heinz, Rudolf und Peter irgendwie mit ihren Waffenlagern und Sprengstofflagern enttarnen, dann hätten wir jedes Mal ein Blutbad im Ramadan. Ja, wissen wir ja alle. Natürlich gab es terroristische oder Amok-Angriffe auf Ausländer. Das möchte ich überhaupt nicht bezweifeln oder irgendwie relativieren. Aber die Gewalt geht halt von beiden Seiten aus. Und wenn wir anfangen würden, Opfer zu zählen, dann sähe es für die Muslime relativ schnell schlecht aus. Bataclan. Ja, und ich meine, wie viele Leute fliehen denn jetzt nach keine Ahnung, Saudi-Arabien, um da dann Angriffe auf Mekka zu starten oder so. Ja, aber wenn wir den Cube nuken würden, dann würden alle Muslime einschlafen auf der Welt. Die hätten dann keinen Strom mehr. Das ist, meinst du, das ist wie ein Borg oder was? Ja, genau. Das ist eigentlich so ein halb vergrabener Borgwürfel. Ja, genau. Und wenn wir den nuken würden, dann würden die zum Christentum konvertieren. Ja, nee, dann werden das so ganz dogmatische Christen, so wie die drauf sind. Können die nicht so irgendwas völlig, irgendwie so ein Yoga-Kult oder so, wo du die ganze Zeit nur im Schneidersitz sitzt und nichts machst. Die werden jetzt alle Jedi-Ritter. Nee, auch nicht. Die auch haben Schwerter, nicht. Lass das. Nee, also die Sith müssen irgendwo was... Es sind nur zwei, ist doch okay. Das ist, zwei von denen sind Cis und die anderen sind ja Jedi-Ritter. Nee, zwei von denen sind Cis und die anderen sind Trans oder was? Komm, der Mammon muss weg und ich sitze ja auch schon auf heißen Kohlen. Wir müssen mal unsere. Ja, also ich glaube, es ist ja auch klar Tabs geworden, was hierbei rausgekommen ist bei dieser Sache. Es ist halt eben von wegen, ich bin hier das wahre Opfer, Muslime sind hier die wahren Opfer und Täter sind auf jeden Fall die furchtbaren westlichen Leute. Und deswegen tut es uns auch überall weh. Und ich muss bei Frau Kübra-Gümüşay jetzt immer an das gute Buch denken, was ich neulich vorgestellt habe, hier das Secret Apparatus Industry of Death von der Frau Fahad. Das ist ein gutes Buch. Und da sagt sie ja auch, dass man die Islamisten ganz gut daran erkennt, dass sie immer in so Bereichen Sinnbildung und Linguistik und sowas, Deutung von Worten und Bedeutung und sowas unterkommen. Und Kübra-Gümüşay, ihr Buch heißt Sprache und Sein. Kann sich ja jeder selber denken, ob die gute Dame da dann eventuell ein Textbook-Example dafür ist. Ich würde jetzt da doch gerne auch noch einen Gedanken anführen, weil dieses Wo tut es eh überall. Das heißt ja, sie fühlt den Schmerz ihrer Brüder und Schwestern sozusagen, ja, im Glauben oder was auch immer. Aber das ist genau das, was den Deutschen kollektiv abgesprochen wird, wenn jemand erstochen wird, wenn es wieder einen Anschlag gab, all das. Wir dürfen diesen Schmerz nicht fühlen. Wir dürfen nicht sauer sein. Wir dürfen nicht uns sagen, irgendwie, das verletzt uns als Volk. Ist ja schon ein böser Begriff. Ja? Das dürfen wir nicht. Aber die machen das jeden Tag und weinen Tränchen und möchten dann Geld. Ja, also sie instrumentalisiert ja im Endeffekt alle. Alle bis auf die Bösen und die halt übrig bleiben als Nicht-Geschädigte, sind halt nur noch die Westlichen. Das ist nur der Westen, die westlichen Menschen. Das alles, was übrig bleibt. Ja, hier ist ein Artikel über die Frankfurter Schule von heute bei Welt Plus. Der Niedergang einer intellektuellen Institution. Und der Autor schreibt hier, vor 100 Jahren forderten Linke intellektuelle Selbstkritik statt Identitätspolitik. Die Analyse des Antisemitismus wurde wichtig. Heute sucht dieselbe Frankfurter Schule nach queerfeministischen und posthumanistischen Ansätzen. Gründungsvater Adorno rotiert im Grab, ist der Anlesetext. Dann geht's los mit einer Behauptung, wo es immer heißt, das würde ja gar nicht so sein, nämlich 1932 ist vor allem das Jahr der Hyperinflation, der Ruhrkrise und des Hitlerputsches in Erinnerung, doch 1932 ist auch die Geburtsstunde der Frankfurter Schule. 23. Und des westlichen Marxismus, also Frankfurter Schule und Marxismus, hat ein bisschen was miteinander zu tun, wie wir hier auch sehen. Und 23, da war Auslandsgeheimdienst von der Sowjetunion anwesend. Im Gründungstreffen von der Frankfurter Schule. Also nur so als kleines Detail. Westlichen Marxismus, wie man es später nennt, linke Intellektuelle formulierten eine neue Gesellschaftskritik, die Selbstkritik statt Identitätspolitik fordert. Außerdem wird die Analyse des Antisemitismus wichtig. Heute, 100 Jahre später, scheint das nahezu vergessen. Es beginnt fernab von Frankfurt im Thüringischen. Ja, hier die bösen Thüringer sind schuld. Garaberg. Hier kommen 1923 Denker wie Friedrich Pollock, Karl August, Wittvogel, Karl Korsch und Georg Lukacs zu einem marxistischen Arbeitswoche zusammen. Also auch da wieder, ne? Was hat Frankfurter Schule mit Marxismus zu tun? Es ist alles nur rote Angst, ganz bestimmt. Es ist das erste Theorieseminar des neu gegründeten Instituts für Sozialforschung, IFS, und mit Korsch und Lukacs sind zwei der Stars der Stunde dabei, die wichtigsten Theoriebücher des Jahres verfasst haben, ja. Genau, nämlich alles Marxismus. In seiner einflussreichen Schrift Marxismus und Philosophie fordert Korsch, dass sich der Marxismus in jeder Epoche neu erfindet und sich nicht als unveränderliches Dogma setzt. Es geht ihm um Dialektik des Denkens. Lukacs analysiert in Geschichte des Klassenbewusstseins, dass die Arbeiter weder bessere noch freiere Menschen sind, sondern nur durch die Kritik des eigenen Verdinglichung und zur Veränderung kommen können. Durch ewige Selbstkritik, wie er schreibt. Ja, und jetzt kommt der Punkt, wo hier der Autor das Ganze halt nicht so richtig verstanden hat, weil ich will jetzt natürlich den Plusartikel hier nicht komplett vorlesen, weil er jetzt hier meint, das ist alles falsch abgebogen oder so und so. Nee, ich würde sagen, ja, die haben da damals angefangen und gemeint, westlicher Marxismus, alles muss in den Marxismus und wir gummieren unseren Kram, unser Klassenbewusstsein und so immer so, dass wir weiterhin in dem Bewusstsein bleiben, dass wir Marxismus brauchen, auch wenn die ganze Gesellschaft eigentlich feststellt, dass wir das gar nicht brauchen und dass eigentlich dieses Freiheitsding viel besser funktioniert. Und genau dieser Gummishit Genau, der hat dazu beigetragen, dass sich das dann schön gummimäßig verformt hat in Richtung von dieser Identitätspolitik, die wir heute sehen. Mit anderen Worten, die Leute werden da überhaupt nicht rotieren, und das mag ja alles sein. Und die haben das ja auch noch miterlebt, was aus dem Sowjetprojekt geworden ist, und fanden das dann teilweise nicht so lustig und so weiter und so fort. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass diese Identitätspolitik und die queerfeministische posthumanistische Ansätze eine sich aufdrängende Weiterentwicklung halt genau aus dieser Sache gewesen sind, aus diesem westlichen Marxismus heraus, dass man den Westen halt immer kritisiert. Siehe das Kypra-Gümüşer-Ding von eben, was wir gerade erst hatten, wo wir auch darauf kommen, dass egal was passiert, auf jeden Fall nach unserer Logik immer es so sein muss, dass der Westen an allem schuld ist und dass wir den wegfegen müssen und in unsere neue Ideologie reinkommen müssen. Und da benutzt dann halt die Frau Gümüşer, um das in Richtung Islamismus zu drehen, nach meiner Meinung. Und diese Leute hier haben halt versucht, das in Richtung Marxismus zu drehen. Und worauf es dann hinterher wahrscheinlich wieder hinauslaufen wird, ist dann die Leute, die es in Richtung Rechtsextremismus drehen, kommen dann hinterher wieder an die Macht, ist zu erwarten, würde ich mal sagen, wenn es die Islamisten nicht machen, die eigentlich noch die größten Chancen haben. Kulturmarxismus. Genau. Ja, und hier können wir jetzt sehen, wo der Weihnachtsmann gerade ist. Der ist gerade in Russland. Ah, und beschenkt was macht der in Russland? Hat der keine Sanktionen, Dings? Schade, ich habe jetzt gelesen, dass das, der Zoll fängt Weihnachtspakete aus Russland ab. Wenn du also einen Freund in Russland hast, der dir irgendwie ein paar russische Printen schicken will oder so. Oh Gott, das ist gay. Ich mag jetzt auch nicht, dass der Russe hier Krieg macht und so, aber meine Güte. Nee, ich finde es vor allem okay, wir schicken denen keine Computer, keine Rohstoffe, keine Waffen und so weiter. Ist alles gut, keine Flugzeuge, alles gut. Aber Menschen untereinander, finde ich, die privaten Geschenk austauschen, das kann man wegen mir kontrollieren, weil es aus Russland kommt. Aber das nicht durchzugeben und zu vernichten oder so. Das ist Haram. Das finde ich nicht richtig. Also bei aller, klar, Russland, Angriffskrieg, Arschloch, Putin, all diese Sachen, aber das finde ich nicht richtig. Das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Was können diese Leute dafür? Vielleicht sind es beides Kriegsgegner oder vielleicht was auch immer. Ja? Also. Vielleicht verstecken die Narrative in den Keksen. Ja, an was erinnert mich das? Ja? Du durftest damals die Bravo nicht mitnehmen in die DDR zum Beispiel, weil du könntest die Jugend verderben. Also. Das aber based. Ja, nein, die Bravo. Ja, ich habe Bravo in der zweiten Klasse gelesen, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was für eine Bravo ihr gelesen habt. Ihr seid ja alle jünger. Ich habe der Mammon kennt die. Da waren schon hier und da dann auch mal Sachen drin, die man wissen wollte. Über die neue LP von, keine Ahnung. Und halt heiße Schnitten. Ja. Also Schlitten. Schlitten. Penis Navidad. Penis Navidad. Das Weihnachtslied der Männerbewegung. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald und zerschmettert den Kulturmarxismus. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Was machen wir eigentlich? Könnten wir vielleicht gleich ankündigen, was machen wir denn eigentlich an Silvester? Machen wir da auch wieder mittags? Ja, gute Frage. Vielleicht. Ne? Also ich würde euch raten, da mal die Empfänger auf Empfang zu stellen, um mal zu gucken. Also könnte gut sein, dass wir da auch dann nachmittags was machen, damit ihr abends euch für eure Partys fertig machen könnt. Bis 22 Uhr würde ich nicht machen. Ja, eben. Genau. Gesegnete Weihnacht und so. Ja, feiert schön, was auch immer ihr wollt. Weihnachten, Anuka, Xulus Geburt oder so. Keine Ahnung. Ja, bitte nicht Kwanzaa. Nee, Kwanzaa ist erfunden, das will keiner. Das ist alles erfunden, aber Kwanzaa ist das Sozialismus-Ding. Da hatten wir uns letztes Jahr drüber unterhalten. Ich weiß, Kwanzaa ist ja so ein wirklich so mit Absicht erstelltes Ding mit völlig verkopften Ideen und so. Da haben wir doch irgendwie völkische Einheit und sowas. Ja, aber Kwanzaa, was die Vizepräsidentin und der Präsident von Amerika da letztes Jahr gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob sie sich dieses Jahr nochmal trauen, aber letztes Jahr Ja, aber so Kwanzaa ist ein gutes Beispiel für, wie echte Subversion funktioniert. Du tust halt einfach einen künstlichen Feiertag erschaffen und irgendwelche Trottels kommen. Da brauchen wir doch nicht, nach Kwanzaa gucken. Da haben wir den Valentinstag, da haben wir die grauenhafte Sache, dass man irgendwie Ostergeschenke zu einer Sache gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Und all diese Sachen, alles nur, um den Konsum anzukügeln. Frauentag, der ganze Mist. Muss man ja nicht drauf reinfallen. Nee, muss man natürlich nicht. Da kauft man vielleicht einfach lieber mal ein gutes Buch wie Knicklicht oder Miete pro Kopf, die kosten nicht viel, von Abel Deparian. Oder man geht auf thatsafespace.net, das kostet nur den Verstand. Oder man abonniert das Mammon-Magazin, das ist sehr gut. Ja. Ihr habt euch wohl da draußen. Habt eine schöne Woche und mal ein bisschen Ruhe vielleicht. Ich hoffe es einfach mal. Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Kulturmarxismus.